Mittwochabend, 19 Uhr. Was ist das für eine komische Uhrzeit? Was ist das für ein komischer Tag? Die Weltraumaffen sind da. Mittwoch ist der neue Sonntag, habe ich gehört. Oh, das ist natürlich schick. Und an Das Tagen, heißt, an, Entschuldigung. wäre alles gut. An Tagen, an denen ein Gott da ist, die sind dann automatisch heilig. Also ist jeder Tag, an dem ich in einem Stream bin, Sonntag. Ist das nicht Habt ihr wunderbar? es? Wir haben unseren Elefanten wieder mitgebracht. Wir haben keine Mühen und Kosten gescheut, um auch beim zweiten Teil dieses wunderbaren Streams göttliche Unterstützung zu haben. Der Ganesha. Danke und danke für die Rolex. Die gefällt mir. Mammon ist auch da, glaube ich, inzwischen, wa? Mammon sagt nichts. Ja, mein Audiogerät war am Spinnen. Egal. Ah, shit. Ja. Nee, aber wir können verlauten lassen, dass alles gut ist, dass alles wieder im Lot ist und dass wir jetzt fortfahren mit der, Mit der ja, Gaudi vom mit der Sonntag, ja. Gaudi vom Sonntag genommen ist. Mir ist das Wort Gaudi nicht eingefallen. Na, wo waren wir stehen geblieben? Ja, danke nochmal an an alle für die Genesungswünsche. Hat mich gefreut. Ja. Ja, zurück zum Thema. Ich hatte ja, bevor unser Stream beendet wurde, hier dieses zauberhafte Video abgespielt, wo sich alle gefragt haben, was das soll und warum der so langatmig redet. Und ja, das tut mir auch so ein bisschen leid. Ich hatte mir das ursprünglich auf zweifacher Geschwindigkeit angehört, wo das auf jeden Fall wesentlich erträglicher war, dem zuzuhören. Das war so ein bisschen langatmig und ich wollte einfach nur noch mal ein paar Worte dazu sagen, weil ich ja beim letzten Mal dann raus musste. Ja, ich fand das halt ganz interessant, dass auch dieser Typ jetzt Vertreter der Landesregierung und noch mal zur Info. Das ist ja jetzt die neue Landesregierung, also nicht mehr quasi die, die Herrn Kramer zu verantworten hat, sondern dem seine Nachfolger. Und dass auch die sich da hinstellen und sagen, im Endeffekt ist da überhaupt nichts zu beanstanden. Und das, was zu beanstanden eventuell vielleicht irgendwie wäre, das ist ja alles schon, das wissen wir alles schon. Und wo man sich dann auch wieder so fragt. Was soll das? Na, also, ich meine, wie kann das sein, dass dieser Mann trotzdem noch an seinem Stuhl da klebt? Also, Herr Kramer. Ja, Weil, ja, und auch die Dinge zu diesem, was sie da aufgeworfen hatten, noch mit dieser Indemnität. Also, diesem, dass sie sagen, man darf das eigentlich den Leuten gar nicht vorwerfen, dass sie da irgendwie im Landtag und so politisch von sich geben, weil das ist ja ihre Aufgabe irgendwie als Partei, sich da irgendwie ja, einzubringen. Das haben sie ja im Endeffekt auch nur so angesprochen, dass sie gesagt haben, ja, das wurde ja alles geprüft und das ist ja alles überhaupt nichts beanstanden, obwohl ja nun gerade dieser Artikel sagt, dass die Leute, die darauf hingewiesen haben, ja ignoriert worden sind. Na, also. Fand ich sehr, sehr merkwürdig, die ganze Geschichte. er ist halt der Kettenhund der Mächtigen und deswegen wird er geschützt, weil im Grunde spricht ja. er einfach aus, was sie denken. Ich habe es jetzt aber schon so verstanden, dass es da tatsächlich wegen der Vorfälle, die Apollo berichtet hat, auch schon so eine Art Verfahren gegeben hat gegen ihn, Disziplinarverfahren oder so. Ja, dann so gesehen, wenn das alles von 2019 ist, klar, warum ist er nicht rausgeflogen, muss man sich das Verfahren angucken, nicht wahr? Aber richtig brandneu war es nun tatsächlich nicht, glaube ich. Ne? Ja, also der Öffentlichkeit war es auf jeden Fall nicht bekannt, dass er irgendwelche Leute da körperlich bedroht hat oder so. Das ist richtig, ja. Ich wusste auch nicht. Ja, und auch, also ich wüsste schon ganz gerne auch für, über die Vorwürfe, die nicht disziplinarisch sind, was, wie nämlich zum Beispiel der Alleingang bei der Einstufung der AfD als Verdachtsfall und das selektive Auswerten von Gutachten bzw. Quellen bei dieser Einschätzung. Da wüsste ich ganz gerne mal, wie er dazu kommt, einfach Gutachten abzulehnen, die seinen Ideen entgegenlaufen und ob das, ja, ist das überhaupt der Job des Verfassungsschutzes, solche solche Steilvorlagen für Wahlkämpfe zu geben. Ich meine, der Haldenmann hat ja schon sowas Ähnliches gesagt, dass er gesagt hat, es kann nicht allein die Aufgabe des Verfassungsschutzes sein, die AfD klein zu halten. Und das hat halt mit Demokratie nichts zu tun. Und auch nicht mit Verfassung. Ja, das ist Einstellungsvoraussetzung, ne? Klingt so. Ja. Ja gut, das ist es ja sicherlich inzwischen, ne? Dass du ein strammer AfD-Gegner sein musst, wenn du da irgendwo einen Fuß auf den Boden kriegen willst. Ja, das haben sie ja im Endeffekt, ja, haben sie das ja geurteilt, dass es nicht okay war. Also das mit dem Prüfungsfall. Und da haben sie ja sich dann so zu geäußert, dass das nicht hätte sein dürfen, weil es kein Gesetz dafür gibt, dass die das irgendwie sagen dürfen, ist ein Prüfungsfall. Wo ich mir wieder denke, so, naja, ich meine, das ist denen doch scheißegal. Die produzieren da ihren Soundbite. Der Soundbite geht zu ihren Kollegen aus dem Journalismus und die haben dann ihr Futter und verwenden das dann. Ne? Also, der Geist ist aus der Flasche. Ja. Das ist auch gut, ne? Das interessiert doch hinterher keinen mehr. Das ist genauso wie mit der Korrektivrecherche. Ne? Sobald das irgendwie da so in der Welt ist, was das angeblich war, ist das scheißegal, wenn sie dann irgendwie sich da hinterher irgendwelche Einzelheiten irgendwie richtig stellen müssen oder so. Kriegt auch keine Ahnung danach. Ja, die linken Papageien haben was zum Nachkrexen und darum geht's. Ja, wie geht die Geschichte jetzt hier weiter? In dem Landtag oder wo das? Achso. Ich glaube, Konsequenzen hat das ja offensichtlich nicht. Scheinbar nicht, ne. Nö. Ja, und dann gibt es ja auch noch so eine Partei in Gelb. Und von der haben wir ja noch nie gehört. Die haben hier so eine Kampagne vorgestellt, alles lässt sich ändern. Außer der Geschlechtseintrag, der nur alle 2 Jahre wahrscheinlich. Aber, das klingt sehr verbindlich, nicht. Ja, und dann haben wir uns doch mal so eine Frage an, die ein Journalist stellt. Heißt das nicht alles, ändert sich, wenn du es veränderst bei Tonsteine Scherben? Ja, so ist das, ja. Aber du kannst nichts erreichen, solange du allein bist oder irgendwie so. Genau. Du kennst dich aus mit deiner linken Mucke. Ja, also, macht kaputt was, euch kaputt. Ja, unironisch. Eine der besten deutschsprachigen Bands. Das gibt ja nicht. Ja, ist leider so, ja. Ja, Herr Buschmann, eine kurze Lernfrage. Hat denn dieser neue Gelbstich, den wir da sehen, hat ja einen Namen? Also die CDU hat ihr Türkis ja Kadenapia oder sowas genannt. Und dann eine inhaltliche Frage. Es gibt ja die Warnungen von Altvorderen aus der Partei, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger oder auch Gerhard Baum, die FDP dürfe nicht zum Wirtschafts-One-Trick-Pony werden. Das sehe ich jetzt in der Kampagne aber schon ganz klar einen Schwerpunkt da drauf, oder? Also ich glaube, Sie konnten mindestens 3 Schwerpunkte erkennen. Der erste Schwerpunkt ist natürlich die wirtschaftliche Lage unseres Landes, weil es einfach das drängendste Thema ist. 80% der Menschen sagen, wir machen uns Sorgen, wie es in diesem Land weitergeht. Wir wollen, dass wir in 15 und 20 Jahren ein wirtschaftlich starkes Land sind, wo auch die eigenen Kinder die Perspektive haben, ein gutes Leben zu führen. Und ich will darauf hinweisen, dass man das von Gesellschaftspolitik auch gar nicht trennen kann. Weil ein Land, in dem Abstiegsängste dominieren, verliert seine Offenheit und seine Toleranz. Das ist ein Polarisierungstreiber, der macht die Ränder stark und gefährdet dann irgendwann auch die Demokratie. Deshalb stehen wir zu diesem Schwerpunkt, wir müssen die wirtschaftliche Stärke uns zurückarbeiten. Aber ich habe auch 2 andere Schwerpunkte. Wer hat denn diesen wirtschaftlichen Abschmierer regierungstechnisch mitzuverantworten, Quadratmann? War das vielleicht die FDP? Das waren alles meine Vorgänger. Ja, das war die Merkel. Alles war kaputt hier, als die Merkel weg war. Wir mussten halt erst aufräumen. Und damals der fette Gabriel und so, alle schuld. Ja, alle anderen schuld. Und das ist wie mit Kamala, die auch immer gesagt hat, wir werden das ändern nach der Wahl. So, ja, warum machst du es jetzt nicht? Du bist Vizepräsidentin, du. Ich glaube übrigens, dass das gelbe Piss heißt. Die Stadt, in der ich wohne, haben auch die ganzen Parteien, die seit Jahrzehnten die Mehrheit haben und wirklich 36 von 48 Sitzen, endlich richtigen Klimaschutz, mehr Klimaschutz. Warum habt ihr nicht 100 Jahre umgesetzt, will man fragen? Und genauso ist es halt auch, bei, wie du sagst, mit Harris und der FDP. Und ja, so lächerlich. Der Optimus offiziell hat übrigens vorgeschlagen, alles lässt sich gendern. Wäre auch okay, der war schöner. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir in Zeiten von Corona, aber auch in Teilen der Debatte um die Klimakrise miteinander geredet haben, dass man sich selber gegenseitig nur alles Schlechte unterstellt, dass der andere keine andere Meinung einfach äußern durfte, sondern dass man ihm sofort unterstellt hat, er habe kein Problembewusstsein, dass wir nur in Schwarz- und Weiß-Kategorien denken, statt sich einer Debatte zu öffnen und statt dass der Staat sofort als Schiedsrichter auftritt und sagt, du gehörst zu den Guten und du zu den Bösen. Das ist ein Thema, das knüpft bis ins Erbe der Aufklärung an. Öffentliche Angelegenheiten müssen öffentlich strittig diskutiert werden kommen, in einem offenen Raum der Gesellschaft, wo sich der Staat erstmal zurückhält, bis die offene Gesellschaft ihre Meinung gebildet hat. Und deshalb haben wir das auch sogar aufs Plakat gebracht. Vater Staat ist nicht ein Erziehungsberechtigter. Wir wollen eine Gesellschaft selbstbewusster Bürger. Und auch das Thema Migration ist kein Wirtschaftsthema. Das Thema Migration ist eine Frage des Zusammenhalts und der Stabilität unserer Gesellschaft. Alles lässt sich... Ja, da ist wieder die Wahlkampf-FDP. Na, auch da wieder so, als ob die... Ja, diese Sachen, die er gesagt hat, sind alle richtig. Aber hat man das auch so gesehen, als es darum ging? Als es wichtig war? Jetzt rückblickend, so, ja, wir stellen ja fest, das ist nicht so gut gelaufen, so, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, an die Decke geguckt und geflötet. Der Staat soll nicht sagen, ob schwarz oder weiß. Ja, erinnerst du dich noch, Herr Buschmann, als du neben der Familienministerin gesessen hast und es um dieses Selbstbestimmungsgesetz ging und sie gemeint hat, Transfrauen sind Frauen. So, was hast du dazu zu sagen gehabt? Hast du sozusagen irgendwas mit Nietzsche-Zitat und irgendwas mit, was war das andere? Einstein? Und nichts Inhaltliches irgendwie, und das soll dann die Leute irgendwie von ihren Sorgen da irgendwie abbringen oder so. Aber es ist ja genau richtig, dass es diskutiert gehört. Diese ganzen Sachen. Aber ich meine, wer sagt mir, dass das dann in Zukunft dann so sein wird? Weil bisher habe ich nicht das Gefühl, und auch innerparteilich nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie großes Diskutieren irgendwie ausbricht oder so. Muss eben immer abgewogen werden gegen die Machtoptionen, ne, die man hat. Und die Dienstwagen, die winken. Nee, das würde ich noch nicht mal sagen. Ich glaube halt, das Problem ist ja größtenteils, dass es halt eben die Leute dann hinterher immer wieder schlauer sind und sich immer wieder einlullen lassen, halt genau von diesen ganzen Dingen von wegen, ja, aber wenn wir doch jetzt so viele Ungeimpfte haben, dann ist es doch schlecht und für uns alle schlecht. Und Buschmann ist ja auch der vor kurzem noch von sozial schädlichem Zeug da irgendwie geredet hat im Zusammenhang mit irgendwelchen Angriffen auf irgendwelche Leute. Ja, und so. Ich weiß nicht, es gibt immer welche, die es anders machen und dass das nicht alles homogen ist, das muss ein Politiker abkönnen, finde ich, weiß ich nicht. Ja, ich finde, er formuliert das ja schon richtig, aber hinterher wissen, sind diese Leute halt immer wieder schlauer. Das ist ja gerade immer das Problem, was ich damit habe mit diesem Zeug. Dass sie es einfach hinterher immer wieder besser wissen. Und sich die Leute dann wundern so, ja, warum habe ich die nochmal gewählt? Auch im Wahlkampf, da haben sie noch ganz anders geredet. Da haben sie ja wieder geredet wie eine liberale Partei. Und nicht wie die großen Besserwisser, weil das ist ja überhaupt das stärkste Stück. So, ja, der Staat, der kann das ja nicht regeln, der soll dich ja nicht erziehen oder so. Und dann kommt Oma Courage wieder um die Ecke, wenn ich jetzt in Brüssel, aber lässt sich ja trotzdem noch zu den Sachen aus. Und dann können wir wieder gucken irgendwie. Also. Ja. Und ich glaube halt auch, das wird dieses Mal wieder nicht wieder ziehen. Und es ist dann interessant, was dann im Nachgang irgendwie ausgemacht wird als Schuldiger. Ich tippe mal genau auf diese Sachen, was gerade der Journalist schon gefragt hat. Ja, aber der Herr Baum und die Frau Schnarrenberger, die haben doch gesagt, man darf nicht Wirtschaft machen. Der Baum. Alter, ja, die Baumisierung der FDP schreitet voran. Wird Zeit, dass es zu Ende geht, ja. Wir wünschen dem Herrn Baum nichts Böses. Wir meinen seine politische Karriere. Ja, die ist ja im Endeffekt zu Ende. Ja, klar. Hat sie einen Grund, warum dieser Mann noch relevant ist? Die weiße, alte Eiche, die aus dem Hintergrund. Das ist, weil sie ihn auf Speeddial haben, ne? Deswegen ist er relevant. Weil er so schön Anti-FDP-Aussagen tätigt. Weil ich glaube, also bei den Grünen würden die das noch nie im Leben so machen. Da würden die noch nie im Leben bei jeder Pressekonferenz irgendwie erstmal die Baerbock konfrontieren oder irgendwie konfrontieren mit dem, was Boris Palmer mal gesagt hat über Migration oder so. Und wenn die das doch machen würden, dann würden die nur seufzen und sagen, ja, es wird ja strittig gehandhabt irgendwie, ist ja umstritten und tralala. Da würden die sich ja gar nichts vom Brot nehmen lassen, von diesen Aussagen von den Leuten. Und wenn jemand so kritische Fragen bei den Grünen stellen würde, gäbe es gleich wieder einen Aufschrei hinterher, wie bei dem Tagesthemen-Kommentar diese Woche. Oh ja. Wo gleich hier, oh Gott, tendenzielle Berichterstattung gegen die Grünen, jetzt auch bei der ARD, so habe ich auch gedacht. Ja. Auch das Feindbild. Ich glaube einfach nicht mehr, was euch jetzt noch irgendwie einfällt. Ja, das jetzt Feindbild. Jetzt sind sogar eure Freunde so gegen Feindbild. Euch. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, die FDP hätte oder müsste vielleicht ihr Profil ein bisschen stärker, aber klar, wenn man es dann im Endeffekt nicht tut, wenn man dran ist. Ich ist vorbei, halt einfach, weil das ist, diese Sachen momentan hier. Momentan haben die wieder 5% nach neuen Umfragen, ne? Ach ja, 5% sind auch. Ja, wie war es 2013? Von Ausscheiden weg, ne? Ja gut, aber es ist, es besteht die reale Gefahr, dass die Lindner Clique das nochmal macht, 5 Jahre lang oder 4 oder was. Ja, was heißt aber das? Welche Chancen auf Direktmandate haben wir aber nicht, oder? Nee, Direktmandate nicht, aber 5% reichen ja. Und je nachdem, wie dann der Rest der Verhältnisse aussieht, kann man wieder Zünglein an der Waage spielen, wenn man will. Ja, das stimmt natürlich. Das haben sie ja schon mal abgelehnt, das zu tun, also... würde da eher auf eine bedeutungslose Oppositionszeit wieder. Das wird dem Lindner aber nicht gefallen. Wieso? Der ist doch schon mal. Hat doch schon mal könnte doch Minister wieder sein. Ja, bedeutungslos hängt auch immer davon ab, wie sehr man Zünglein an der Waage spielen kann. Ne? Also wenn es darum gehen würde, dass man unbedingt Minister sein will und so, dann hätten sie es jetzt auch ganz anders schon haben können. Der hat es ja lang genug gemacht, aber. Ja, das stimmt. Denkende Menschen haben schon vor ungefähr 1,5 Jahren gesagt, jetzt hört doch endlich auf, jetzt erschießt das Pferd doch endlich, statt immer weiter drauf zu hauen. Einer Minister bleiben möchte oder die Regierung aufrechterhalten möchte, auf Zwang oder auf Kampf, auf Krampf, das kommt für mich auf selber raus, weiß nicht. Und ganz ehrlich, wer die FDP jetzt noch wählt, in dem Zustand, dem kann ich auch nicht helfen. In welchen Zustand meinst du jetzt? Naja, ist ein kompletter Lindner Wahlverein im Endeffekt. Es ziehen weiter die gleichen Chargen, die Strippen, die das auch während der grün-rot-gelben Regierung gemacht haben. Also für mich ist die unwählbar im Moment, weil ich weiß, wie leicht sich diese Menschen dazu verleiten lassen, zum Beispiel Männer zu Frauen zu erklären und umgekehrt. Ja, das ist besonders ärgerlich, weil es auch besonders einfach ist, sich unter so ein einfaches und klares Motto wie Freiheit zu stellen. Und also einfacher finde ich jedenfalls, als sich hinter eine Sozialdemokratie oder so zu stellen und dahinter eine freie Wählerschaft. Ja, das mit den Männern und Frauen, das ist ja sogar noch mal ein schlechtes Beispiel, weil das ja im Endeffekt was von den Sachen ist, die ja sogar aus Überzeugung gemacht haben. Also. Ja, da hast du ja Fürsprecher in der FDP den Kram, die halt meinen, dass das eine gute Idee wäre nach dem Ganzen. Aber das ist ja auch schon wieder so ein Beispiel für die Menschen leiden. Ja, es ist... hilft doch den armen Menschen, die leiden doch so. Wir sind doch nicht so herzlos, wir sind doch empathisch. Guck mal in unser Grundsatzprogramm. Aber ich meine, das einzige Liberale, was in der FDP noch geblieben ist, dass du halt Männer zu Frauen erklären kannst und ja, dass du mit deiner Schwester schlafen kannst, wenn du willst. Naja, das haben wir nur irgendwelche Jungliberalen mal gefordert. Ja, klar, ich war jetzt ein bisschen tendenziös, aber du weißt, was ich meine. Also ich würde eine liberale Partei brauchen wir so dringend in Deutschland und die FDP kackt da so rein, das ist eigentlich echt traurig. Naja, die Wahlkampf-FDP kackt da im Endeffekt nicht rein, nur die gewählte FDP kackt da wieder rein. Aber wir wissen, dass die Wahlkampf-FDP nur, Vielleicht haben die zu viele Anwälte oder so dabei. Wie eine Fata Morgana. Ja, alle Parteien haben zu viele Anwälte, das ist auch wahr. Ja, gut möglich, ja. Anwälte und Lehrer. Genau. Ja. Ich glaube, das sind die beiden Berufsgruppen, die am meisten im Parlament vertreten sind. So ist es. Jörn Schneider zitiert dazu Loriot: Im liberalen Sinne ist liberal nicht nur liberal. Ach nö. Gut, dass das so ein Loriot war. Nicht einer ernst meinte oder so. Aber jetzt kommen die wichtigen Dinge und zwar lasst uns endlich. Also ich wollte noch was fragen. Ganz wichtig, ja. Zur FDP. Wie heißt denn jetzt die Frage? Die Farbe. Sie hat keinen Namen, ist gelb. So. Aha. Ja, okay. Der Röntgensatellit Newton, der sollte natürlich, der Name sollte natürlich geändert werden, oder? Newton, alter weißer heterosexueller männliche Mann. Ja. Während der Kolonialzeit gelebt, für kannte Leute, die Sklaven haben vielleicht. Weil ja, aber er hatte auch damals bemerkt, dass bei Frauen auch mit der Schwerkraft was passiert oder so. Stimmt, deswegen ist er Misogyn, weil er festgestellt hat, dass die Schwerkraft zu Frauen nicht immer nett ist im Alter. Genau. Ja. Nee, jetzt lese ich es gerade. Der Namenspatron Isaac Newton wirkte an etlichen Todesurteilen mit. Genau, da klärt uns hier der Deutschlandfunk damals. Sternzeit darüber auf, dass angeblich der Isaac Newton durch sein Überführen von Münzfälschern dafür gesorgt hat, dass mehrere Leute ein Todesurteil gekriegt haben. Und der Deutschlandfunk behauptet auch, dass er diesen Verstreckungen dann auch wohl beigewohnt haben soll. Und also das heißt, ein Polizist, der einen Mörder ermittelt, ist dann schuld an der Strafe des Mörders, oder was? Da gibt's den was ist das für eine fucking Logik beim Deutschen? Bei seinem Münzfälscher. Ja, ist doch egal. Also ich meine, was auch immer. Münzfälschung war zu der Zeit mit der Todesstrafe bedroht. Da kann aber der Typ nichts dafür, der einen Münzfälscher ermittelt. Es ist lange her und es gab kein Fernsehen oder so, warum soll man da nicht zugucken? Ne? Ja, aber ich meine, Newton hat den doch dazu gebracht, das zu machen. Die Münzen zu fälschen. Die Münzen zu fälschen. Ja, natürlich. Und deswegen ist er schuld. Ja, stimmt. Wenn das so wäre. Wenn du eine Münze hast und sie ist gefälscht und keiner kriegt es mit, ist sie dann überhaupt gefälscht? Das ist wahrscheinlich ja, die Frage. Fällt die echte Münze schneller vom Apfelbaum als die. Das ist eine strukturelle Frage, würde ich sagen. Ja, das ist jedenfalls der Grund. Deswegen. Der X-Ray stellt die Detailfragen. Waren es Münzfälscher oder Coin-Clipper? Coin-Clipping macht man heute gar nicht mehr. Hier da mal ein Stück vom Euro abzwacken und dann einen neuen rauszuwandeln. Da gab es noch so einen Trick mit den Scheinen, ne? Dass man die so quer durchschneidet und dann zwei 49% Stücke aneinander klebt und den Umlauf gibt und die anderen beiden Hälften jeweils mit 51% als zu einem neuen Schein macht. Also, also quer durchgeschnittene Scheine sind vielleicht nicht ganz vollständig. Ich bin dagegen, den Satelliten umzubenennen. Das finde ich nicht gut. Ich auch. Ja. Wie sollte denn jetzt heißen für den neuen Name? Keine Ahnung, ob Maxwell Chikombutsu. Ja, Röntgensatellit. Mit freier Energie. Oder einfach Satellit 1. Also Satellit 2. Auch eine Größe dieser Maxwell. Der deutsche Satellit Black Knight wurde mittels einer V2 in die Erdumlaufbahn und so. Enz, Satellit Enz. Ja, ich meine, man muss doch diese Sonde Voyager 2 ja auch zurückholen, weil die tut nur ein binäres Geschlechtsbild vermitteln mit Männern und Frauen. Stellt euch mal vor, mit irgendwelchen transfeindlichen Aliens, die Hände kriegen, was dann passieren könnte. Ja, Schriftstellerverbände. Es gibt einen Schriftstellerverband, der nennt sich Penn und der hat einen Berliner Landesverband und hier ist der Ralf Bönd, den wir ja auch noch von seinem Buch über Männlichkeit und haben wir auch schon mal getroffen. Damals in Berlin bei der Filmpremiere von Red Pill. Und da schreibt jetzt hier öffentliche Distanzierung von Mitgliedern des PEN Berlin zur Resolution der Mitgliederversammlung am 8. Dezember 2024. Null. Am 8. Dezember hat die Mitgliederversammlung des PEN Berlin eine Resolution in Anführungsstrichen für den Schutz von Schriftsteller Doppelpunkt-Innen und Journalist Doppelpunkt-Innen im aktuellen Nahostkonflikt verabschiedet. Es ist uns ein Bedürfnis, uns von dieser Resolution im jetzigen Wortlaut zu distanzieren. In einem Absatz beginnend, in Anführungsstrichen, zu den Toten gehören unsere Kolleg Doppelpunkt-Innen, legt die Resolution eine Solidarisierung auch mit Autor Doppelpunkt-Innen nahe, die gegen Jüd Doppelpunkt-Innen gehetzt haben und oder als Propagandist Doppelpunkt-Innen des Terrors von Hamas und Hisbollah tätig waren. Diese, ich lese jetzt einfach mal in normaler Sprache weiter vor, ihr könnt euch das ja denken, diese Autoren wollen wir nicht als unsere Kollegen bezeichnen. Warum gendert denn der Bönd? Keine Ahnung. Ist das, weil es ein Pen irgendwie, also das hätte ich jetzt einfach persönlich nicht von ihm erwartet, muss ich sagen. Tja. Ja, er ist in der Zeit ein bisschen voraus, er weiß, dass das demnächst Vorschrift wird. Darunter ist beispielsweise der Autor Raphael Alarea. Er hat unter anderem öffentlich geleugnet, dass es während des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober 2023 sexuelle Gewalt, sexualisierte, schreiben die ja auch wieder, an israelischen Frauen gegeben hat und diese Berichte als israelische Propagandalügen bezeichnet. Natürlich. Aufgeführt wird auch Mustafa al-Sawaf, Autor in palästinensischen Medien und hochrangiger Hamas-Funktionär. Er widersetzte sich unter anderem den Plänen, den Holocaust in den palästinensischen Schullehrplan aufzunehmen. Was man halt so macht, ne, als Schriftsteller. Ebenfalls genannt werden Personen, die für Al-Aqsa TV, betrieben von der Terrororganisation Hamas, oder die iranische Tasnim News Agency gearbeitet haben, die ebenfalls Propagandamedien der Terroristen sind. Wobei wir uns der Zwänge, den medienschaffenden Diktaturen unterliegen, bewusst sind. Doch Menschen, die sich lautstark an der Dehumanisierung der anderen Seite beteiligen, waren nie unsere Kollegen. Sie genießen nicht den Schutz der PEN-Charta. Also deswegen ist es wahrscheinlich gegendert, weil das hier nur das Statement ist von den Leuten und nicht Herrn Burns sein eigener Text. Ja. Aber gut, zum Schutz der freien Presse gehört das Journalismus von Terrorpropaganda zu unterscheiden. Daher geht unsere Verbundenheit und Solidarität allen Journalisten, die ihr Leben eine freie Berichterstattung gerade aus Kriegsgebieten riskieren. Unsere Verbundenheit und Solidarität gilt allen Juden und Israeliten, die seit dem 7.10.23 internationale Ausgrenzung, Diffamierung und Terror durch eine antisemitische Allianz erfahren. Wir sind an ihrer Seite. Unsere Trauer geht den viel zu vielen Unschuldigen, die Opfer der israelischen Kriegsführung wurden und werden. Unsere Solidarität gilt allen Menschen, die nicht erst seit dem 7.10.23 unter dem Terror der Hamas, Hisbollah etc. leiden. Unsere Trauer geht jenen, die ihm zum Opfer gefallen sind. Wir trauern um alle Menschen, die durch den Krieg, den Terror sterben. Und dann halt noch die Namen, die das hier unterstützen. Das ist zum Beispiel Frau Bettnarz, kennt man ja. Dann haben wir hier den, habe ich eben schon gesehen. Hier, guck mal, da ist ein alter Bekannter von uns. Michael Ebenmeier. Das war der, der uns damals so schön verladen hat mit dem Tagesschau-Ding, oder? Ist das nicht ein anderer Ebmeier? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es derselbe ist. Weil ich halte ihn eigentlich nicht für schlau genug, um Bücher zu schreiben. Außerdem hat er, glaube ich, nicht in Berlin gelebt. Er war auch irgendwie vom SWR oder so. Nee, ist jemand anders. Okay, Glück gehabt. Ja, also Jan Vettersen von der Taz und den Stefan Lorin habe ich auch schon mal gehört. Das ist, glaube ich, einer von Ruhrbarone. Haha, er ist Co-Autor des Buchs Aufstehen statt Wegducken. Und Heiko Maas. Auch gut. Okay. Und, und Mitautor von Jetzt, wie wir unser Land erneuern, von Frau Baerbock. Ach, er ist der Ghostwriter, oder wie? Ja. Also er hat das Gespräch mit Frau Baerbock geführt, das zu dem Buch geführt hat. Ja, keine gute Gesellschaft, Herr Bönd. Sloterdijk. Auf dem Bahnhof steige ich öfter mal um, wenn ich nach Sanford fahre. Sloterdijk. Okay. Da muss ich immer an Peter denken. Ja, kann ich mir vorstellen. Die Rheinische Post hat hier ein sehr langes Interview mit dem Sloterdijk, einer unserer letzten großen Philosophen, würde ich mal sagen, veröffentlicht. Und das ist nicht hinter einer Bezahlschranke. Deswegen wollte ich das mal empfehlen, falls sich jemand dieses Elfenbein hochtreibende philosophische gerne gibt. Da kriegt er richtig hier eine Dosis geliefert. Mir war das zu schwierig irgendwann. Dann ausgestiegen. Ich komme auch bei den ganzen Bildern, die Sloterdijk so bringt, aus der griechischen Mythologie und wo sie überall herkommen können oder sollen. Also ich finde komme ich auch nicht mit halt. Ne? Aber wer das kann und wer da Spaß dran hat und so weiter, ich denke mal, für den ist das auch ein ergiebiger Text. Also eigentlich keine Leseempfehlung hier. Ja, keine Ahnung. Also ich habe es mir komplett durchgelesen und ich kann es auch nicht so zusammenfassen, dass der Tod des Westens angeblich oder von Europa angeblich Quatsch sein soll. Und das wäre ja schon so oft projiziert, prognostiziert worden. Ja. Und das halte ich schon mal für eine steile These. Ich glaube, das ist mehr Wunschdenken als alles andere. Und dann bezieht er sich hier ja auch noch auf Ich finde die Überschrift da oben finde ich schon geil. Wegen der Massenvernichtungswaffen hält er den Krieg, die Gefahr des Weltkriegs hält der Philosoph auch wegen der Existenz von Massenvernichtungswaffen für gering. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil das ist ja im Endeffekt die Geschichte, weswegen ich mich ja auch immer so wundere, wenn dann so feministische Außenpolitik um die Ecke kommt und die sagen, wisst ihr, was wir dringend machen müssen, um an die Frauen zu denken? Abrüsten. Ja, die Wahrheit ist den meisten unwillkommen. Ist ja auch so ein Titel. Halt. Ja, wer die Wahrheit sagt, braucht ein kleines Pferd. Ja, man denkt vielleicht, der hat da doch irgendwie einiges verstanden, aber dann ja, ist es eben auch so eine Beurteilung, wo der man auch nicht zustimmen muss, natürlich. Hier von ihm, wie der Stand der Dinge ist. Aber wie gesagt, der hatte verschiedene Anknüpfungen hier. Es ist wichtig, an Spengler zu erinnern. Ich weiß nicht, das meinte ich. Oswald Spengler. Sich auf Oswald Spengler beziehen, ist auch schon mal gut. Ja, ja. Unter anderem eben auch. Ne? Und dann später, wie gesagt, auch irgendwelche Bilder und so, irgendwelche mythologischen Einflüsse und was ich ja. Den Spengler hat man mir auch empfohlen, um mich weiter in die rechte Ecke zu bewegen. Ja, Hujebeck bezieht sich auch drauf. Ja. Von dem habe ich nur die Ausweitung der Kampfzone gelesen. Das war brutal. Elementarteilchen habe ich auch noch gelesen. Ich möchte das Gespräch auch nicht geführt haben mit dem. Er ist so auch so einer, der so ganz viele Äs hat, glaube ich, ne? Ganz schwer mit war er das oder war es der andere? Kann sein, dass er schwer das ist. Der andere Philosoph. Ja. Nietzsche oder wie der heißt. Das philosophische Quartett. Da war er doch mit diesem anderen, Rüdiger Safranski heißt er, glaube ich, ne? Ja. Und die kenne ich eigentlich immer nur so im Doppelpack, deswegen sage ich der andere. Ist Safranski? Nee, Safranski hat nicht so geätscht. Der hat aber ein paar gute Bücher geschrieben. Das Böse ist der Preis der Freiheit. Ist sehr gut. Eindeutige Leseempfehlung. Okay, das kenne ich noch gar nicht. Ich habe die Schopenhauer-Bio gelesen. Ich habe die Nietzsche-Bio gelesen. Tja, das ist ein Video durch, Chris. Ich habe mit Nietzsche nie was anfangen können. Chris ist eher Nietzsche, ich bin eher Schopenhauer. Zu Recht. Das spricht für dich, Ganesha. Elefanten? Weil Nietzsche war ja angeblich auch die letzten Blätter die mit dem Rüssel um. Elefanten sind sogar Autor, aber gut. Stimmt, kannst ja dann eigentlich gerade jetzt nochmal pluggen. Du hast auch ein Buch geschrieben, Ganesha, wirklich? Genau, und es heißt Von Vampiren. Jetzt also Mammon. Ja, ist es? Entschuldigung, wie heißt das Buch? Es heißt Von Vampiren und Hunden, das ist ein Satire-Roman über einen Vampir, der nach Freiburg zieht und nachdem er 170 Jahre im Vampirgefängnis saß und die Moderne dann so neu kennenlernen muss und dann eben viele skurrile Begegnungen der Moderne hat. Und über die Reihe der Romane reist er eben, sieht man halt so Rückblicke, wie er durch die europäische Geschichte reist und kommt auch Philosophie, also auch viele philosophische Fragen vor auf meiner Webseite www.theakanesha.de. Und auf meinem Profil könnt ihr das kaufen. Okay, du sagst eine Reihe, sind das gleich mehrere Romane? Ja, ich sitze gerade am fünften. Also das ist wirklich ein Riesen, also es geht noch richtig tief in die Geschichte und ins Lore rein. Also ja, also da habe ich wirklich was Großes angefangen. Ja, cool. Noch so einer. Ja, ja, aber keine Piraten mit reinmachen, die gibt es schon. Piraten? Gibt es die Idee mit Piraten? Ja, Vampirates. Ach so. Das, oh ja, hat jemand verfilmt. Ganz großer Schauspielkunst. Leider kann man nicht mal als negatives Beispiel für das, was mit deutschem Film Geld angestellt wird. Also das ist ein bisschen so wie Sharknado oder? Nee, eher so Kinderserie, deutsch, staatlich gefördert. Irgendwie. Oh Gott, ja, dann wird scheiße sein. Ja. Vampir-Piraten, okay. Wenn der Staat Kultur macht, ist es eigentlich immer scheiße. Womit wir bei diesem Artikel von Simon Dedeai wären. Ach, Simone. Ein Senat, der Berlin und seine Kultur nicht mag, ja, der regiert die Stadt nämlich. Und weil das am besten illustrierbar ist an einem Projekt mit behinderten Musikern, macht man das auch gleich mit Foto und allem, als würden die ganzen Millionen, die Berlin da rauspustet, nur an behinderte Menschen gehen, damit die Rockmusik machen können. Natürlich. Was ich natürlich schon ein bisschen unehrlich finde von dem Artikel, weil wir wissen ganz genau, wir haben gerade letztens darüber gesprochen, mit wie viel 100 Euro pro Ticket manche Bühnen in Berlin subventioniert werden müssen, weil sie halt so abseitige, und das meine ich nicht böse, sondern einfach wertend im Sinne von der Menge der Zuschauer, die da hin will, einfach Dinge anbietet, die nicht so viele Leute sehen wollen, die aber trotzdem verdammt viel Geld in der Produktion verschlingen. Und dann haben wir bei einer kleinen Bühne irgendwie 200, 300, 400 Euro pro Ticket, die der Staat draufzahlen muss. Im Ernst? Ja. Und dann liegt es halt eben nicht daran, dass der Staat die Kultur nicht mag oder der Berliner Senat, sondern dass wir uns dann einen Wasserkopf angefressen haben, der einfach so nicht mehr zu leisten ist. Wenn ich mal daran erinnern darf, wie das früher war, wenn man ein Theater eröffnen wollte, musste man ein Gebäude haben und das Geld, um das zu betreiben und um die Leute zu bezahlen, dann konnte man ein Theater eröffnen. Heute haben wir tausende Theater, die im Endeffekt aber alle nur davon leben, dass der Staat irgendwie Geld da reinsteckt. Und auch es muss ja klar sein, dass der Staat das nur dann machen kann, wenn das Geld auch da ist. Und in Berlin ist kein Geld da, das wissen wir alle, weil zumindest ich wohne in einem Geberland. Von meinen Steuern wird jedes Mal eine Menge davon genommen und nach Berlin geschickt, weil die da nicht mit Geld umgehen können. Ja. Und klar, ist schön, wenn man sich eine lebendige Kulturszene leistet. Würde ich mir hier auch wünschen. Gibt es in meiner Stadt aber nicht, weil halt die Stadt auch gar nicht das Geld hat, weil ihr niemand was schenkt dafür, dass sie eine tolle Kultur machen. Ich frage mich wirklich, was die Berliner manchmal irgendwie geraucht haben, dass sie glauben, es steht ihnen irgendwie zu, dass der Rest der Republik ihren ganzen Hobby-Scheiß da bezahlt. Weil es sind Linke damit und damit kämpft sie für das Gute und deswegen musst du das bezahlen, du Nazi. Genau. Und jetzt jammert sie halt rum. Aus diesem Topf wurden in den letzten Jahren zahlreiche Projekte von Behinderten und tauben Künstlern sowie anderen Marginalisierten gefördert. Auch die Diversitätsoffensive wird es nicht mehr geben. Hier wurden ReferentInnenstellen für Antidiskriminierung und Diversitätsentwicklung an Kultureinrichtungen finanziert. Ja, wie soll denn das jetzt noch gehen in den Kultureinrichtungen, wenn die Politkommissare nicht mehr da sind? Das frage ich euch. Ja? Die Einrichtung Diversity Arts Culture ist der zentrale Akteur, wenn es darum geht, Vielfalt zu stärken, Kunst und Kultur für alle zugänglich zu machen und Diskriminierung im Kulturbetrieb abzubauen. Das Workshop- und Weiterbildungsangebot für Kulturschaffende ist beeindruckend breit und innovativ. Die erhobenen Studien, Glossare und die gesammelten Informationen sind klar auf Nachhaltigkeit und strukturelle Tiefenwirkung ausgelegt. Diese Investition verpuffen zu lassen, ist schlicht verschwenderisch. Ne? Wir haben so viele tolle Sachen von eurem Scheiß angefangen und jetzt sollen wir damit aufhören? Das ist doch für euch ein Verlust, wenn ihr uns kein Geld mehr hinterherwerft. Investition ist auch geil. Investition, ja. den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses einen Blick auf die Webseite empfohlen. Da kann man sehen, wozu Berlin in der Lage ist, wenn an den richtigen Stellen Menschen sitzen, die wirklich was bewegen wollen und dann auch noch mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden. Diversity, Arts, Culture muss man als erfolgreiches Modellprojekt bezeichnen, mit Strahlkraft weit über Berlin hinaus, wenn man sich die zahlreichen Solidaritätsbekundungen ansieht, die die Einrichtung seit Bekanntwerden der zerstörerischen Kürzungen und der geplanten Abwicklung der Trägerstiftung erhält. Ja? Also gebt uns Geld, wir haben schon überall gejammert, ihr seht doch, die Leute schicken uns schon Beileidsbriefe, gebt uns Geld, wir leiden. Dann die kurz 10%. Mhm, 10%, ja genau. Na, jammert können sie echt gut. Mhm. Die Streichungen sind in der Entscheidung in bewusster Ausschluss sogenannter Minderheiten. Was? Was? Kultur? Was, hat... ah! Was war das? Kultur ist also ein Ausschluss, wenn man 10% streicht, ist es ein Ausschluss von Minderheiten. Gehört die Kultur den Minderheiten in Berlin oder was? Was ist das für ein Irrsinn? Erfolge linker Kulturpolitik werden zunichte gemacht. Diejenigen, die unter dem Rechtsdruck am meisten leiden, werden Möglichkeiten zum Ausdruck und zur Selbstermächtigung genommen. Oh nein. Also wie Hammer, oder? Da wird unterstellt, wir müssten irgendwem Geld zahlen, damit er sich selbst ermächtigen kann. Hallo? Wer darf Teil dieser Gesellschaft sein? Wer findet Gehör? Wer bekommt eine Bühne? Ja, ihr. Ihr seit Jahren auf unsere Kosten kriegt ihr eine Bühne, könnt euch als Teil eurer Gesellschaft da fühlen, Shishi in Berlin mit Häppchen und Döner, ihr findet Gehör, aber ihr scheißt auf uns. Ihr nehmt unser Geld und ihr scheißt auf uns. Ihr nennt uns alte weiße Männer und was weiß ich für einen Dreck, wenn ihr einen schlechten Tag habt. Und danach kommt ihr wieder angeschissen und sagt, aber ihr seid moralisch verpflichtet, uns Geld zu geben. Heute wird mal wieder MigrantInnen und deren Kindern die Teilhabe an der Stadtgesellschaft erschwert. Morgen, nee, am selben Tag wird sich darüber beschwert, sie würden sich nicht ordentlich integrieren. Was ist das für eine verquere Idee? Kulturstiftung, Kulturförderung durch den Staat und die Integration von Einwanderern in irgendeiner Form in Korrelation zu setzen. Ja, ist doch alles Bringschuld, oder nicht? Wir müssen doch alles ist bringen. Ist Unverschämtheit. Wir schulden es denen. Nun passen inspirierte, gebildete MigrantInnen und Ausländerkinder, die sich angeregt in einem Theaterfoyer unterhalten, nicht ins Bild der CDU, die doch so gern die Migration für alle Probleme verantwortlich macht, um von sozialen Fragen abzulenken. Mädchen, ich habe jahrelang in einem Theater hier einen Zweitjob gemacht, und zwar habe ich in der Pause den Leuten die Getränke verkauft. Jahrelang habe ich den Scheiß gemacht und ganz ehrlich, deine Kids, die du da beschreibst, die gibt es nicht. Vergiss es. Das war so weiß in dem Laden, dass Leute, die nicht aus Deutschland kamen oder nicht aus Europa, Mitteleuropa kamen, dort aufgefallen sind wie bunte Hunde. Und oft waren es Leute vom Ensemble. Wer aus der Berlin auf die Theaterwelt in Deutschland schließt, hat, glaube ich, ziemlich verloren. Das mag in Berlin vielleicht so sein, dass in euren hippen Szenetheatern halt da irgendwie eine gute Durchmischung herrscht an Ethnizitäten, aber kannst du vergessen auf dem flachen Land. Der Senat möchte die plurale Gesellschaft nicht. Es wirkt, als könne er einen großen Teil der BerlinerInnen noch nicht einmal leiden. Ist auch wieder schön, ne? Ihr wollt uns 10% weniger Kulturgeld, Kulturförderung zahlen, dann hasst ihr wohl einen Teil der Berliner, nämlich die Ausländer. So hat Frau Ayivi in ihrem Kopf zumindest die wichtigsten Themen, die sie so kennt, über ein Kreuz gebracht. Ist doch super. Macht zwar keinen Sinn, ne? Hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber Frau Ayivi hat sich's von der Seele geschrieben. Das bisschen Kultur, das bleibt, wird gerade noch eine weiße Oberschicht erreichen. Für die Kinder und Enkelkinder der Gastarbeiterinnen, die diese Stadt geprägt haben, ist in den Theatern und Museen immer noch kein Platz. Ja, genau. Weil in Museen ja auch Plätze sein müssen, wenn man da rein will. In vielen Städten sind Museen sogar montags irgendwie kostenfrei zu besuchen und so. Also Erzähl mir keinen Scheiß, Simon. Und Theater ist, da es so gut subventioniert ist, auch meistens echt erschwinglich. Ich bin hier eine ganze Zeit lang auch ins Theater gegangen, bevor die alle komplett woke geworden sind. Und das waren Tickets um die 15 Euro, die ich da geholt habe. Das kann sich auch ein Zugewanderter leisten. Kostet bei uns genauso viel. Vielleicht 25 oder so. Ja, dann sitzt da aber gut. Genau. Ja, es ist eben Diskurspogo, nicht argumentieren. Diskurspogo, ey. Ja, und hier sehen wir auch wieder, was das für Kultur ist. Das Theaterstück Leaks in Frankfurt. Vielleicht zeigst du uns mal die Protagonisten. Das sind nämlich die Verfassungsschützer, die dem Stück vorkommen. Leaks von Mölln nach Hanau, inszeniert von Regisseur Nuran David Kalis am Schauspiel Frankfurt. Ein böser Satire-Ritt durch die deutsche Geschichte des Rechtsextremismus und seiner Verstrickung mit Sicherheitsbehörden seit 1945. Es geht um rassistische Morde in Mölln 1992, die NSU-Morde, das Attentat von Hanau, rechte V-Männer, rechtsextreme Polizeichefs. Im Gewand einer Late-Night-Show kommentieren, besingen und verkörpern vier SchauspielerInnen die Verflechtung der rechten Szene mit deutschen Behörden. Mal sind sie als Clowns verkleidet, mal als Nazis, mal als Verfassungsschützer. Ja, das finde ich gut, ne? Dann wie verkleidet man sich denn als Verfassungsschützer? Wir haben ja oben gesehen, das sind diese Leute mit den ausgepoppten Augen und den... Also das sind nicht die Clowns, ja. Nee, das sind die Verfassungsschützer. Ach so, das sind die Verfassungsschützer, ja gut. Das ist auch gut und wichtig auf jeden Fall. Herr Kalis, Ihr Stück basiert wie viele Ihrer Arbeiten auf dokumentarischen Recherchen und Interviews mit Experten. Warum haben Sie diese Form der Satire gewählt, um die Verstrickung von alten Nazis und deutschen Sicherheitsbehörden anzuprangern? Das Stück basiert auf den Berichten aus den bundesweiten Untersuchungsausschüssen und Interviews mit Wissenschaftlern. Aber die Form der Satire ermöglicht es uns, die Blödheit von Nazis und rechten Strukturen zu demaskieren. Wir wehren uns mit den Mitteln der Komik, um uns von Nazis nicht den Mund verbieten zu lassen, denn sie wollen uns ja Angst einjagen. Wenn ich mich im Theater mit diesen Menschen und ihren Werten auseinandersetze, dann möchte ich den Zuschauer im Brechtschen Sinne nicht die Verlegenheit des Mitfühlens hineingleiten lassen, sondern dass er über Nazis lacht und über ihre Mechanismen nachdenkt. Es soll keine Identifikation stattfinden, deswegen ist die Form der Satire geeignet, in der wir so bissig auf die Angstmacher draufhauen können. Was sollen die Zuschauer mitnehmen? Einen Moment des Empowerments. Die rechte Szene setzt auf Angst, auf Einschüchterung. Das Mindeste, was sie mitnehmen können, ist also, dass sie einen Abend erleben, der frech und unanständig ist. Das ist die große Kraft des Theaters, der Kunst. Wir würden niemals zu Waffen oder zu Gewalt greifen. Unsere Waffe ist die Kunst. Wir sind das Enfant terrible einer Gesellschaft, das Autoritäten und Gewaltherrschaft in Frage stellt und demaskiert. Da darf man im ästhetischen Sinne auch einmal mit einer Axt daherkommen. Ja, unanständig ist es mit Sicherheit, ohne das Stück gesehen zu haben. Das glaube ich euch sofort, dass das unanständig ist. Im Moment herrscht eine große Angst und Unsicherheit in unserer Gesellschaft. Über den Weg der Satire kann man eine Kraft spüren in sich, merken, hey, ich kann mich dem Narrativ der rechtsradikalen Szene entgegenstellen. Das Narrativ brauche ich mir nicht anhören, weil es mit meinem Leben gar nichts zu tun hat, sodass ich befreiter durch die Gegend gehen kann, differenzierter auf meine migrantische Bevölkerung schaue, vielleicht bemerke, dass die Debatte, die im Moment über Migration geführt wird, einseitig geführt wird. Wenn man sich überlegt, dass ein Viertel unserer Gesellschaft einen migrantischen Hintergrund hat und dass diese Menschen vielleicht biodeutsche Freunde oder Lebenspartner haben, heißt das ja, fast die Hälfte der Bevölkerung hat irgendwie mit einer migrantischen Szene zu tun. Ja, komisch, dass die Leute da trotzdem Unterschied sehen. Komisch auch, dass diese Gesellschaften, von denen du redest, sich auch abschotten und gar nicht wollen, dass sich das vermischt. Es sei denn, der Ehepartner, der aus der deutschen Ecke kommt, unterwirft sich dann der Kultur des Herkunftslandes. Wie kommt das denn? Ich fände es toll, wenn die Zuschauer nach dem Abend darüber nachdenken, wie sich unsere Gesellschaft gerade aufstellt und wie wir Debatten über unsere Minderheiten führen. Der Abend lenkt die Debatte auf das Wesentliche, dass es Leute gibt da draußen, die unser liberales, vielfältiges Leben in Frage stellen und die nicht differenziert auf ein migrantisches Leben schauen, sondern sich nur Negativbeispiele rausziehen, um dann politisches Kapital daraus zu schlagen. Das macht die linke Seite ja nie. Ne? Also nur irgendwie. Aber der Höcke hat gesagt. Aber der Reichel hat meine Frau angefasst. Aber dit. Der Lindner hat auf Sylt geheiratet. Aber klar, nee, da ist schon klar. Wenn ich zum Beispiel höre, dass die Frankfurter AfD und ihr Umfeld sagen, die Oper kann bleiben, die macht das toll, aber die vom Schauspiel Frankfurt sind alle Linksradikale. Da denke ich mir im Umkehrschluss, was hat die Oper bis jetzt falsch gemacht, dass sie von der AfD so geschätzt wird. Da müssten wir jetzt noch viel aktiver werden, die Rechten ärgern. Wir machen uns über sie lustig, wir überlassen ihnen die Räume nicht einfach so. Das ist der einzige Weg, sich gegen die zu wehren. Man sucht in der migrantischen Gesellschaft das schwarze Schaf, aber fragt doch auch mal, wie wir uns fühlen. Die Lebensleistung von uns, von meinen Großeltern, sind enorm. Trotzdem sorge ich mich um meine Töchter, die jetzt schon diese vierte Generation in Deutschland sind. Man würde nicht erkennen, dass sie einen Migrationshintergrund haben. Sie haben blonde Haare, blaue Augen. Aber es geht etwas kaputt in unserem Land. Das finde ich wirklich tragisch. Solche Biografien wie die des türkischen Ehepaars aus Mainz, das den Corona-Impfstoff entdeckt hat, sind nicht mehr Gegenstand der Debatte. Da würde ich mir über Theater, über Film, aber auch in die Parteien hinein eine neue Erzählung wünschen. So krass, die sagen es ganz offen, wir müssen nur Propaganda machen. Wir müssen mehr Propaganda machen, immer mehr Propaganda. Ja, diese Propaganda wurde ja auch gemacht. Fressen die das auch alle, die das blöden. Das hat doch alle wild gesagt. Kollegen, ja, ihr meint alle, das wäre schlecht, aber überlegt doch mal, der Corona-Impfstoff. Das wurde doch an der Nase lang irgendwie erzählt. Aber ihr wundert euch dann, wenn die Leute daneben sitzen und sagen, ja, dieser tolle Corona-Impfstoff, den ich eh nicht haben wollte, ja, hurra. Also, ich wüsste gar nicht, was ich ohne den anfangen soll, diesen Corona-Impfstoff. Der ja auch so super war und genau das gehalten hat, was er verspricht, ja. Ach, dafür sind die Migranten alle verantwortlich, ja. Ja, sind ja noch nicht so schlimm, wie ich dachte. Meine Fresse, ey. Auch da ja, wieder, ne? So, ja, die Leute nehmen sich nur einzelne Sachen raus. Ja, aber denk doch mal an diese eine Sache hier, die ist doch gut, oder? Schachmatt. Ich weiß, dass man bei Projekten wie meinen vorsichtig ist. Ob man die große Bühne oder die kleine Bühne nutzt, da muss man auch um seine Räume kämpfen und sie verteidigen. Ich habe das Gefühl, dass eine Leitung solche Arbeiten gerne will, aber auch Sorge vor seinem Publikum hat. Es hängt alles zusammen. Der Sparzwang, der Political Correctness-Zwang, das Fundament des Theaters wackelt gerade auch finanziell. Guck mal, ich finde das lustig. Der Wind hat sich so weit gedreht, dass jetzt jemand wie er hingeht und sagt, dass es Political Correctness-Zwang gibt. Man darf halt einfach nicht mehr sagen, kill all white men. Ja, weil es gibt jetzt so einen Political Correctness-Zwang. Da gucken Leute dann komisch und sagen, nee, sag das mal nicht. Das ist irgendwie abartig, sowas zu sagen und so. Das hat es früher nicht gegeben. Aber jetzt meckern die Leute schon, wenn wir sagen irgendwie, Heten verprügeln ist das Beste oder so. Total komisch. Die AfD hat ja, einen Weg gefunden. Man muss natürlich fairerweise sagen, wir wissen nicht genau, was er damit meint. Es kann natürlich ja, aber sein, dass er das meint, was du sagst. Political Correctness Zwang, was soll das denn sein? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Linke inzwischen einen Political Correctness Zwang spürt. Was er damit meint. Ja, ich würde aber schon auch noch für möglich halten zumindest, dass er damit irgendwie meint, dass die Leute nie zufrieden sind. Also so nach dem Motto, ja, wir haben ja mal gezählt und du hast ja gar nicht genug Dunkelhäutige oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch diese Leute immer noch nicht woke genug sind für irgendwelche und sich darüber dann aufregen. Weil es ist ja im Endeffekt nie genug. Die AfD hat jetzt einen Weg gefunden, wie sie uns noch mehr die Luft abdrehen kann. Sie sitzt mittlerweile in Stadträten, Senaten und Kulturausschüssen von Städten und Kommunen und versucht Einfluss auf das Theater zu nehmen. Sie will ihren Begriff von Kunst und Kultur durchsetzen, der identitär und völkisch ist. Es gilt, sich dem entgegenzustellen. Für mich als Künstler wäre es fatal, diesen Raum nicht dafür zu nutzen, um mich auf künstlerische Art und Weise zu wehren. Ja, klar, die AfD. Ja, dumm nur, dass man dann ein Thema macht, was alle anderen auch machen. Ne? Und ich meine, was heißt die Luft abdrehen? Leute, ihr wehrt euch nicht. Ihr wehrt euch nicht. Ihr liefert Fallbeispiele. Ihr liefert Fallbeispiele dafür, die man nur Leuten vorlegen muss und sagen muss, hier, guck mal, das passiert da. Und jeder, der halbwegs objektiv da drauf guckt, kann dann nur sagen, ja, also da will ich eigentlich, ehrlich gesagt, kein öffentliches Geld für ausgeben. Und das, was er sagt hier, die wollen das völkisch und was weiß ich, das ist im Endeffekt die gleiche Entwicklung, die Twitter ja auch genommen hat. Ja? Die deutsche Theaterlandschaft ist ein zu hohem Grade links bis links radikaler Haufen. Da hat die AfD durchaus recht. Kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Und die haben jetzt Angst davor, dass sie halt zweimal im Jahr Sachen mit klassischen Kostümen und ohne Geschrei und Tierkadaver aufführen müssen auf der Bühne. Wo vielleicht dann wirklich auch mal ein Volkslied gesungen, also im besten Sinne ein Volkslied gesungen wird. Wo es dann hier vielleicht, keine Ahnung, Schumann gibt statt irgendwie Judith Butler Lesungen. Davor haben die Angst, dass es ein bisschen normaler wird, dass vielleicht auch Leute wie ich wieder Bock haben, ins Theater zu gehen und nicht nur ihre Freunde und die Leute, die sich beschimpfen lassen wollen. Orgien, Orgien, wir brauchen Orgien. Ihr seid alle hässlich. Ja. Das Theater, die ganze Kultur ist ja mittlerweile einfach halt, es gibt ja keinen in dem Sinne konservative oder, also es gibt nur eine ganz kleine Ecke, wo Leute sitzen, die sagen, nee, war früher schon irgendwie auch okay und lass mal lieber Trump wählen als Kamala, aber in Deutschland ist das doch alles links. Ja, aber ich finde es halt auch bezeichnend, dass halt, dass man die Theaterbühne dann auch schon dafür missbraucht, um Propaganda zu machen. Man hat ja nicht nur erst Rundfunk, Fernsehen, irgendwie Schulen, soziale Medien. Das hat man, man braucht noch mehr Kanäle, ja. Also da braucht man dringend auch auf jeden Fall noch das Theater. Damit den Leuten wieder eine Sache genommen wird, an denen sie Spaß haben können, damit sie da auch noch über Syrer nachdenken können oder Transmenschen. Wieso nachdenken? Nachdenken, wir sollen doch den richtigen Gedanken haben. Denken lassen, wollen sie hier. Konsumieren. So ein Joker da. Naja. Ja, dann weiter geht's im Text. Auch mit Schauspiel, so eine Art. Oh, wicked. Ja, so eine Art. Also es geht mir hier gar nicht so sehr um den Film. Es geht mir hier in diesem Artikel aus dem Freitag einfach um diesen unsagbar blauäugigen und grauenhaften Ton, in dem hier gefeiert wird, was hier passiert. Queere Perspektive, gerade, ja. Ja, genau. Soweit ich das verstanden habe, ist es auch wirklich sehr schwul, dieser Film. Also ich habe eigentlich von allen nur positive Sachen gehört, aber die Leute haben schon gesagt, dass es ziemlich schwul ist. Ja, genau, hier. Was viele Neuschreibungen, Neuerzählungen und Neuinterpretationen dabei auszeichnet, ist das spielerische Verdrehen von Perspektiven und Zuschreibungen. Nebenfiguren werden zu Hauptfiguren. Patriarchalen Gewaltnarrativen stellt man feministische oder queere Positionen, Lesarten und Erzählinstanzen gegenüber. Gut und Böse werden reflektiert. Die Schriftstellerin Serena Valentino hat in der Romanreihe Disney-Filme aus der Sicht der vermeintlichen Bösewichte neu erzählt. Im Kino wurden Fieslinge wie Maleficent oder Cruella ebenfalls zu tragischen Heldinnen erhoben. Cruella, ich erinnere nochmal daran, die Frau, die 101 Hundewelpen häuten wollte, um sich einen Mantel daraus zu machen. Eine ja, das war doch wahrlich fucking tragische Heldin. Das war doch nur wegen dem Eigentum und dem Kapitalismus und dem Patriarchat und den bösen Einflüssen und so. Das, was als antagonistisch markiert ist, wird hinterfragt. Man begegnet ihm empathisch. Hey Sauron, na? Schlechten Tag gehabt? Wieder ein bisschen Mittelerde verwüstet? Oh, ein ganzes Elbenvolk ausgerottet. Oh, das machst du aber auch nur, weil Mami und Papi nie mit dir gespielt haben, Sauron. Ne? Nee, weil er nicht anerkannt wurde von dem bösen Königen. Herr Palpatine, Sie sehen aus, als ginge es Ihnen nicht gut. Wollen Sie darüber reden? Das wohlige Gefühl des Bekannten bietet aber einen Anker für das spielerische Variieren und Überdenken, das man ihm überstülpt. Ich krieg das kalte Kotzen. Das ist nicht mehr Kultur. Das ist Umerziehung. Das ist Propaganda. Das ist politische Kultur. Was, wenn die vertraute Geschichte anders verlaufen wäre? Wenn wir unseren Blick auf bestimmte Figuren überdenken müssten. Die böse Stiefmutter in Schneewittchen, über die möchte ich nicht nachdenken. Die vergiftet ihre Stieftochter aus Eifersucht. Da ist nichts zu retten. Es gibt Sachen, die funktionieren einfach nicht. Ja, ist ja schon lange eigentlich interessant, dass diese Leute, diese SJWs, sich ja wirklich mit dem Bösen ständig identifizieren. Ja, weil das Böse missverstanden ist. Wie du eben sagtest, ich meine, Voldemort ist auch sicher nur auf Harry neidisch gewesen und Harry hat ihn gemobbt, via Zeitreise als Kind. Wissen wir doch alle. Der Film Wicked ist haltungsstark und trotz seiner Franchise-Maschinerie mit viel Charme und Detailverliebtheit inszeniert. Ein Film, der sich kritisch in einer Gegenwart positioniert, in der populistische Hetze gegen marginalisierte Gruppen und die Konstruktion von Sündenböcken tatsächlich immer noch Wahlen entscheiden. Sag mal, wer schreibt das? Eine 12-Jährige, die bisher abgeschottet von der Welt gelebt hat? Oder bist du einfach so in der Wolle gefärbte Propagandistin, dass du hier die 12-Jährige gibst? Eins von beiden muss es sein, weil sowas kann niemand schreiben, der darüber Bescheid weiß, wie das Publikum zu solchen Neuerzählungen steht. Weil das wissen wir ja inzwischen eigentlich ganz gut. Ja, das passt auch gar nicht bei der Sache, weil diese Geschichte, die da jetzt erzählt wird, die gab es ja genau in der Form schon. Ist das nicht dann die am Anfang von Wizard of Oz von dem Haus erschlagen? Genau, ja. Aber das ist jetzt keine neue Interpretation oder so, sondern es gab ja dieses Theaterstück, dieses Musical, das gibt es ja schon seit vor den Woken-Zeiten. Und ja, das... Ja, also aber das es gab ja schon so einen Riesenskandal, als es das erste Teaser-Poster gab, worauf man halt die Augen der grünen Hauptdarstellerin gesehen hat. Und das Originalplakat des Musicals, da ist dieser Hut ins Gesicht gezogen. Man sieht das praktisch nur ab der Nasenspitze abwärts. Und irgendwer ist hingegangen und hat dann aus dem Filmplakat mit Photoshop das alte Plakat nachgemacht. Dann ging es sofort los. Schwarze Frauen unsichtbar machen und irgendwie bla bla bla marginalisieren und so. Nur weil er aus Spaß, weil ihm das alte Plakat besser gefallen hat, den Hut ein Stück weiter ins Gesicht gezogen hat. Also wir wissen ja schon, was da für ein Publikum ist. Und die andere Tante, tut mir leid, die sieht aus, als würde sie nicht genug essen. Da sollte mal jemand was tun. Ja, das stimmt. Ja. Bei der Frau gerade. Ja, die haben auch also diese Interviews, die es da teilweise gegeben hat, ich habe da so Zusammenschnitte gesehen, da haben die auch total wildes Zeug irgendwie erzählt und komische Fragen gestellt bekommen und so. Also deswegen haben die Leute auch anfangs halt gedacht, es wird total Katastrophe, dieser Film. Aber scheint wohl eine recht treue... Also nah an treuer Adaption zu sein halt von dem Musical und deswegen stört es halt eigentlich keinen groß. Ich überlege gerade, ich glaube das letzte Musical, das ich im Kino gesehen habe, war Evita. Sonst? Hm. Davor auch lange nichts, glaube ich, und danach auch lange nichts mehr. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Hatten wir das nicht letztes Mal schon? Nee, so weit waren wir noch nicht gekommen. Ach nee, wir hatten nur vorher drüber gesprochen, dass wir das beide eingereicht hatten. Genau, ja. Das war's. Möchtest du? Ja, ich kann ja mal beginnen. Also Elisa Mercante war ja die ehemalige Sexarbeiterin, wie es politisch korrekt heißt, die dann die Chefredakteurin von Kotaku war. Also das war ja hier von Gorka ursprünglich, diese Computerspielseite. Und die waren ja auch so der Hauptgegner von unserem guten alten Gamergate. Und die hat sich jetzt hier angelegt mit diesem Autoren hier von Smash GT, dieser Webseite hier, und will den jetzt verklagen. Und bei dem Verklagen geht es irgendwie um diese Behauptung, dass er hier irgendwie gesagt hat, sie hätte gesagt, sie wäre in der Spieleindustrie, weil sie Schwänze lutscht. Und hier sehen wir den eingeblendeten Tweet von ihr, in dem sie diese Frage genauso beantwortet hat. Also das war jetzt nicht von ihr irgendwie ausgedacht. Und diese, was sie hier gepostet hat, quasi diese Akte von dem Prozess, da ist auch die Adresse von dem Chefredakteur hier, von dieser Smash GT-Seite drin zu finden. Und da ist er dann direkt, hat er direkt wunderbare Nachrichten bekommen von allen möglichen Leuten aus diesem Umfeld, von den Social Justice Warriors da, die den halt bedroht haben und alles, das komplette Programm. Na, also immer das, was man den anderen immer vorwirft, dass die ja sowas tun würden. Und hier wird sich direkt bezogen in Platz 1, dass die Computerspielbranche immer noch unter den Nachwirkungen dieses Gamergates hier irgendwie leidet. Also so steigen die hier ein in ihre Anklage quasi. Ja, dazu, dass sie halt hier praktisch den Jeff Tarsier von Smash JT gedoxt hat, kommt halt noch als Geschmäckle dazu, dass halt ihre Adresse mit dem Zusatz, die Adresse von Frau Mercante ist praktisch dem Rechtsanwalt bekannt, sie wohnt in dem und dem County, und die volle Adresse geben wir hier nicht an, weil es halt dazu führen könnte, dass sie irgendwie mit irgendwie Besuchen oder Briefen oder was auch immer, ne, negativ beeinflusst wird, dass also da irgendwie eine Hetzkampagne gegen sie laufen könnte, wenn ihre Adresse bekannt ist, und daneben halt die klare Adresse von Jeff Tarsier. Das finde ich halt schon ziemlich. Der wohnt ja auch nicht nur alleine, sondern der hat ja eine Familie auch, soweit ich weiß. Ja, die hat ja auch schon versucht, die hat ja seine Frau angerufen vor ein paar Monaten, hat seine Frau angerufen und hat ihr empfohlen, sich von dem Typ scheiden zu lassen und so weiter und so fort. Ich bin da nicht im Bilde, könnt ihr mir da ein bisschen mehr bitte erzählen? Das alles hängt mit dieser Sweet Baby Inc. Geschichte zusammen. Sweet Baby Inc. ist eine Consulting-Firma, die für Spielefirmen Spiele wokifiziert, Charaktere, Gender oder Race switcht und so weiter und so fort. Dann gab es eine Seite auf Steam, wo jemand einen Kurator aufgemacht hat und gesagt hat, hier, ich liste jetzt alle Spiele auf, an denen die beteiligt waren, und gebe den Daumen runter. Das gab ein ziemliches Hin und Her. Und Frau Mercante von Kotaku hat sich halt da hervorgetan, indem sie praktisch gesagt hat, das muss auch alles geschlossen werden, das muss weg, und die bösen Gamer müssen überhaupt eins draufkriegen. Und sie hat sogar im Chat den Winkler gemacht und hat gesagt, hier, come, fight me physically, ich warte auf euch, prügelt euch mit mir, kommt vorbei, als Schauerberg 8. Ja, und Smash JT ist halt ein YouTuber, der da relativ viel an Berichterstattung über die Dame gemacht hat, und sie hat halt unter anderem versucht, seine Frau irgendwie gegen ihn aufzubringen, hat einen ehemaligen Arbeitgeber angerufen und so weiter, hat also hier eine persönliche Vendetta gegen Smash JT für seine Berichterstattung geführt, und das ist halt jetzt der Höhepunkt. Diese Anklageschrift, die Smash JT oder den Jeff Tarsier halt zum Beispiel des stochastischen Terrorismus beschuldigt. Finde ich lustig, dass uns dieser Begriff aus der, ich weiß wieder nicht, war es Kracher oder war es die andere, aus dem Werkzeugkasten halt von deutschen Aktivisten begegnet. Stochastischer Terrorismus ist ja dieses Konzept, wenn du nur genug Leuten was Böses über Alissa Mercante sagst, geht irgendeiner los und gibt ihr eine Ohrfeige. Also praktisch ein Terrorismus, der einfach der dadurch ausgeführt wird, indem man genug Leute aufwiegelt und dann den einen findet, der tätlich wird. Das ist ein sehr unzuverlässiger Terrorismus, aber nichtsdestotrotz glaubt die Linke an seine Existenz. Das ist eigentlich mit stochastischem Journalismus, ist der nicht noch viel gefährlicher? Wenn du ganz viele Leute in Webseiten steckst und die dürfen da schreiben, was sie wollen. Die rechtliche Einschätzung von dieser Klageschrift ist wohl nicht so richtig gut. Sag bloß, ja. Irgendwas, was damit anfängt, sich auf Gamergate zu beziehen, ist nicht so richtig gut. Du solltest gar nicht denken. Ja, und es sind so Sachen drin wie Punkt 7. Tarsia hat behauptet, Kotaku sei alles, was am Spielejournalismus falsch ist. Nun, inwiefern soll er das nicht behaupten dürfen? Ach ja, genau. Und er hat auch mal eine Petition gemacht dafür, dass Kotaku geschlossen werden soll. Nun, es ist ein freies Land, Madam Rechtsanwalt. Ich kann das Bild nicht so ganz deuten. Es sieht sehr, sehr, sehr mehrdeutig aus. Non-binär sozusagen da, der Anwalt. Komisch. Hinter vorgehaltener Hand sagen die Leute, es ist selber auch halt natürlich wie alle in dem Haufen ein Aktivist. Und er hat den Ron Coleman als Anwalt, den Namen habe ich auch schon mal in dem Zusammenhang irgendwie gehört. Das ist, glaube ich, kein Unbekannter. Man hat auch wieder einen GoFundMe aufgesetzt, um ihn zu unterstützen. Wir sind gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Also zu dem Zeitpunkt, als ich die Seite hier archiviert habe, waren wir bei 7.000 von 25.000. Ich hoffe mal, dass das gut ausgeht. Und ich meine, selbst wenn Frau Mercante am Ende die Gebühren zahlen muss und alles, glaube ich nicht, dass sie dazu in der Lage ist. Also schauen wir auf den Kosten von dem Ding sitzen bleibt. Gucken wir mal. Ja, und das ist auch noch aus der Abteilung Videospiele. Das fand ich sehr lustig. Das hat jemand auf Reddit angestellt. Das ist ein Screenshot aus dem neuen Indiana Jones Videospiel von Bethesda. Und hier haben wir halt den Bösewicht, den bösen Nazi, den Obernazi. Und der sagt, nothing is quite so easy to manipulate as an insecure male. Also nichts ist so einfach zu manipulieren wie ein unsicherer Mann. Also es ist einfach so geil, dass inzwischen wandert diese Art zu sprechen und zu denken sogar in die Köpfe von echten Nazis in Videospielen. Ich finde es fantastisch, dass sie jetzt praktisch diesen Leuten schon ihren Jargon in den Mund legen. Lässt tief blicken, ja, wenn man irgendwie zynisch sein will. Das war's schon. Nothing is quite so easy. Ich gleich. Ja, das hier ist eine interessante Geschichte von der Taz und es geht um Kindesmissbrauch in Antifa-Kreisen. Und da hat es in den 90er Jahren in Berlin mal jemanden gegeben, der sich da so eine Art WG aufgemacht hat, wo er halt alle möglichen, also unter dem Vorwand des Antifaschismus und des antifaschistischen Aktivismus sich da halt mit jungen Leuten, vor allen Dingen Männern halt umgeben hat und ja, mit denen halt Beziehungen geführt hat, also die gegroomt hat, wie in diesem Artikel auch drin steht. Also die benutzen noch dieses Wort Grooming dafür, steht in Klammern Grooming. Und der ist wohl mittlerweile nicht mehr so richtig aktiv, aber das Ganze, also diese Leute, die ja damals die Opfer geworden sind, war es natürlich schon eine Weile her, ein paar Jahrzehnte her. Und einer von denen hat halt gemerkt, dass das hat er so einen Sticker gesehen, auch mit so einer Ästhetik, auch so mit so jungen Leuten, Männern drauf mit Zwille in der Hand oder so, die halt so waren, wie früher auch die rekrutiert worden sind mit solchen Pamphleten für diesen Herrn. Und ja, also ist halt wieder so das volle Programm mit irgendwelchen Institutionen, die es nicht mitbekommen und also institutionelles Versagen aller, ja, naja, gut, ja, dann lebt halt bei dem so, Hauptsache ihr geht weiter in die Schule und solchen Sachen. Ja, habt ihr mal vom Kentler-Experiment gehört? Ja, klar, haben wir ja auch drüber gesprochen. Genau. Schon. Ah, okay, ja, dann, also Berlin, man erkennt Muster. Klingt wie sowas Ähnliches. Ja, und dann ja da haben sie denen ja wenigstens die nicht noch mitgegeben, aber das, was hier halt noch mit dazu kommt, ist dieser antifaschistische Aktivismus im Endeffekt. Weil das war halt der Türöffner in dem Fall. Also der hat diese Leute darüber rekrutiert, so nach dem Motto, ja hier, wir sind die guten Linken und Antifaschisten und so. Hat seine Gruppe Edelweiß-Piraten genannt. Haben irgendwelche antifaschistischen Ausflüge gemacht. Ja. Und die komplette Nummer mit psychischen, also Leuten Schuldgefühle einreden und so, wenn sie da dann nicht mit zufrieden, mit einverstanden sind mit irgendwelchen Dingen und so. Also das volle Programm. Und die ganzen Opfer von dem waren alles Jungs. Na, das ist ja auch oft so. Dann schreiben die was in ihre Akten rein, dann begründen die das irgendwie in ihren Akten und finden vielleicht irgendwelche Argumente oder positive Anteile. Und dann steht das in den Akten und wenn da nie wieder einer reinguckt, ja, dann passiert da eben auch nichts mit, ne? Schlecht. Ja, ich weiß nicht so ganz, worauf du da jetzt hinaus willst, aber das ist halt nur ein Teilaspekt davon, dass die halt, also die haben dem jetzt nicht irgendwem gegeben oder so, sondern es war eher so ein, ja, der will jetzt irgendwie da in dieser und jener WG irgendwie wohnen, ja, dann soll er weiter zur Schule gehen, dann geht das schon irgendwie. Vielleicht wollte ich nur sagen, dass vielleicht mehr darauf geachtet worden wäre, wenn da schlampig gearbeitet worden wäre und niemand was aufgeschrieben hätte. So liegen da eben Sachen und Akten und dann, ja, wenn sie das wissen wollen, gucken sie doch in die Akte. Ob das dann rechtens ist oder nicht, da guckt dann eben keiner mehr nach. So, das mache ich. Ja, aber müssen wir nicht vertiefen, schon okay. Ja, es gibt halt also mehrere Opfer. Ein paar von denen haben sich jetzt halt zusammengeschlossen. Und der Typ ist auch noch am Leben. Und hier gibt es auch Bilder in dem Artikel von dem Typen. Und soweit ich das verstanden habe, wird auch dem sein Name hier genannt. Und die Sachen sind alle verjährt. Und der meint halt, dass er jetzt nichts mehr machen würde in die Richtung. Er wäre jetzt auch in einer glücklichen Beziehung und auch mit einem Volljährigen. Naja, Verjährung ist natürlich nicht befriedigend. Gab es da nicht irgendwie so Verlängerungen noch in letzter Zeit, die bei Vergewaltigung angewendet werden oder so? Ich weiß gar nicht genau. Über Todesstrafe, glaube ich, die haben sie, oder nicht Todesstrafe, Entschuldigung. Das Morddelikt, glaube ich, wurde jetzt verlängert, ne? Auf nicht, auf. Das ist nicht mehr abläuft, Mord verjährt gar nicht. Ja, genau. Ich finde, Kindesmissbrauch soll auch nicht verjähren. Weil das dauert lang genug, bis manche Leute da irgendwie rauskommen können und überhaupt darüber sprechen können. Das sollte nicht verjähren, aus meiner Sicht. Hm. Ja, gibt es dann eben vielleicht keine Lobby auch für die da kämpft, ne? Sonst wollen sie immer alle an die Kinder denken. Ja, dann denken geht ja noch, aber sich einsetzen und, keine Ahnung, ein bisschen Kampf leisten, das ist dann schon schwieriger. Ja, Warnan, wie Jungs zum Scheitern erzogen werden. Ist ja ein Video. Und der Warnan, der war ja selber mal so ein grüne Jugend, Social Justice Warrior, bis er dann in seiner Psychologieausbildung mit Tatsachen konfrontiert wurde. Und ja, dass das halt doch alles nicht so ist, wie die Linken das immer behaupten mit ihren schönen Ungerechtigkeitsnarrativen. Und was das Thema Männlichkeit angeht, haben wir ja im Öffentlich-Rechtlichen eigentlich auch eine klare Freund-Feind. Und was passieren sollte, Absteckung, und das wird hier in diesem Video so hinterfragt. Also es geht ja immer um dieses Ding, dass man sagt, im Endeffekt ist alles, die Männlichkeit ist so toxisch und der Feminismus ist ja auch für die Männer, und weil der Feminismus will ja auch, dass die nicht so unter Druck stehen von der bösen Gesellschaft und so. Und dass die zu ihren Emotionen stehen können und verletzlich sein können und lauter so Krempel. Und die denken dann halt, dass das irgendwem irgendwas hilft, dass sie dann irgendwie glücklicher werden, zufriedener werden oder sich irgendwelche Probleme dadurch lösen. Und das ist halt scheinbar objektiv nicht der Fall. Also nichts deutet darauf hin, was quasi hier der Warner in seinem Video, ohne das so krass auszudrücken, ganz gut darstellt, weil er hat halt hier verschiedene Studien drin zu Lohnunterschieden. Also hier haben wir mit Arbeitslosigkeit und was war es jetzt hier genau, was man hier sieht? Ich weiß nicht genau, was Anteil in Prozent. Ach, das war Depression entwickeln, war das glaube ich. Ne? Und da sieht man halt, dass das hier bei den Männern auf jeden Fall einen größeren Unterschied macht als bei den Frauen, ob sie jetzt einen Job haben oder nicht. Genau, und ja, wir sind immer wieder diese Sachen halt eingespielt von irgendwelchen Formaten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo die halt immer dieses Narrativ da verbreiten von wegen, ja, und die sollen doch einfach nur empathisch sein und so und zu ihren Gefühlen stehen und so. Und was haben wir hier? Haben wir Anteil am Verdienst, am Gesamtverdienst in Prozent und Zufriedenheit in Punkten. Wenn die Frau zu viel verdient. Und das ist halt ganz klar, je mehr von dem Gesamteinkommen die Frauen verdienen, desto unglücklicher sind die Frauen. Und je weniger davon die Männer beisteuern, desto unglücklicher sind die Männer. Ne? Also. Und es ist auch krass, wie hier diese Baseline ist, ne, von den Frauen. Also es ist ja fast alles so komplett egal, egal, egal. 50%, egal, egal. Da geht es hier irgendwann los. 60% unglücklicher, unglücklich, unglücklich, unglücklich. Ja, aber der neue Mensch, ja, der uns ja immer versprochen wird und wo es immer heißt, da müssen wir uns einfach nur hinbegeben, der würde ja machen, dass alle glücklich sind und zufrieden. Und wie wir hier sehen, ist das ja objektiv einfach nicht der Fall. Ja, deswegen plädiert er ja auch dafür, dass man nicht, ja, dass man nicht unbedingt davon den Rollen groß abweichen sollte, um irgendwas zu hinterfragen, sondern nur, wenn man das auch wirklich nicht mag oder möchte. Also. Ja, da hindert einen doch im Endeffekt auch niemand daran. Es wird ja immer so gebaut, genau, als ob ja diese böse Gesellschaft die Leute ja alle aktiv daran hindert. Irgendwas. Nee, im weitesten Sinne kann man schon machen, was man möchte, das denke ich auch, ne? Ja. Ja, das wenn man Ding ist ja halt eben, oder so. Ja, und diese Leute, ich meine, du kannst halt eine Mimose sein, als Mann, du kannst halt von früh bis spät flätten, aber das ist halt keine Art und Weise, ja, irgendwie glücklich zu werden. Das ist ja gerade die Sache. Und da kann auch jede Veränderung der Gesellschaft wird da nichts dran ändern. Also vollkommener Humbug. Und die Frauen finden das erst recht nicht gut. Also. Ja. Nee, jammer nicht. Das führt dann zwar dazu, dass man mal ein bisschen was zugesteckt bekommt, angeblich oder so, aber. Das erhöht nicht unbedingt den Respekt oder so, die Akzeptanz. Does gender role explain a high risk of depression? Ja, na, also mit Studien und so, also war ein richtig gutes Video, hat mir richtig gefallen. Das einzig Traurige an der ganzen Sache ist natürlich halt eben, dass ja wirklich dieser gemeinwohlorientierte Rundfunk, den wir hier haben, also auf der völlig falschen Seite hier steht. Und das wird ja, sich die auch so glauben schnell nichts die ganzen, ändern. Ganzen Geschichten da aus den Gender Studies oder so. Ich fand besonders, wie soll ich sagen, bemerkenswert oder herausragend an der Stelle von ihm, wo er meinte, dass ja, dass man nicht nur seine Männlichkeit dazu stehen sollte, sondern dass es eben auch die Faktoren sind, im Prinzip, die einen erfolgreicher machen. Und das gilt auch für die Frauen. Also, ne, wenn die sich männlich verhalten im Job, dann sind die auch erfolgreicher. Obwohl ich da mal an diese eine Professorin erinnern möchte, die mir auch nur meinte, dass man eben auf dem Job vor allem einfach erstmal den Job erledigen sollte und dann kriegt man schon den nötigen Respekt. Und nicht immer so ja, wichtig tun. Revolutionäre Idee auf jeden Fall. Ja, ne? Einfach mal seinen Job machen und dann schauen. Ja, ich denke mal, das ist auch das Wesentliche, was die Männer dann vielleicht ein bisschen eher machen noch. Dass sie sich da auf die Sache konzentrieren. Ja, manchmal Frauen ja ein bisschen intrigantisch sind. Wie Jungs sind halt so. Er war ja auch der Meinung, dass wir einfach nur die Rollen hinterfragen müssen. Und da steht ja auch in dieser Istanbul-Konvention halt eben im Endeffekt drin. Also das ist ja auch dieses Ding, was wir immer mitwedeln und sagen, hier die Istanbul-Konvention, so kriegen wir ja die Gewalt weg. Und was ist, wovon ist da die Rede? Ja, die Rollen sind verkehrt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich sag mal, also er ist auf jeden Fall zum Scheitern erzogen worden. Ja, und es ist ja auch ein bisschen gegen die eigentliche Familienpolitik, jedenfalls in so, wie sie ursprünglich mal gemeint war. Kannst du das nochmal näher ausführen, wie du es meinst? Wenn man jetzt alle möglichen Lebensgemeinschaften fördert und aber auch sozusagen, ja, diese, also die Förderung hat man ja früher davon abhängig gemacht, ob die Leute jetzt Familie bilden, ob die heiraten und Kinder kriegen sozusagen. Dass wir Kinder kriegen, ist vielleicht noch ein bisschen, das wird auch so unterstützt, sagen wir mal so. Aber es steht ja im Grundgesetz, dass Familie unterstützt wird. Sozusagen. Und Einzelpersonen nicht so oder so. Das steht dann da nicht so genau, aber ja, Familie ist eben unterstützenswert laut unserem Staat, was ja auch richtig ist, meiner Meinung nach, ohne das jetzt mal auszuführen. Ja, und das spricht auch dagegen, wenn du alle möglichen von den anderen Sonderformen irgendwie beförderst und befürwortest und unterstützt und die Familien eben dafür weniger oder so, dann ist das eben das Gegenteil von Familienpolitik, die dem Grundgesetz entspricht. Ne? Das meinte ich. Ja, das ist das Gegenteil von so vielen, wie wir ja hier in diesem Video halt auch gut präsentiert bekommen. Es ist halt eben auch das Gegenteil von dem, was man machen sollte, um irgendwie glücklich und zufrieden zu werden. Also. Ja, der Parabelritter ist am Ende davon darauf abgehoben, dass man irgendwie nicht genug Therapieplätze kriegen würde für Depressionen oder so. Aber es ist vielleicht nicht immer unbedingt das Mittel für die Männer, ne? Wenn du denen eine Arbeit gibst, wo sie sich reinbeißen können, ist das vielleicht genauso gut. Ja, gegen eine Depression hilft keine Arbeit. Wenn du eine wirkliche Depression hast, da hilft keine Arbeit. Ja, dann kann haben man sie mal probieren. Depression, sondern sind genauso mit dem Sport und so. Kann ja, man erstmal ausprobieren. Man kann das nächste Mal versuchen. Ja. Tja. Ja, es ist auch diese Form von Therapie, die darauf gefehlt wird. Das ist vielleicht auch nicht für jeden das Richtige. Ne? Also man kann sich auch therapieren, indem man nicht irgendwie sich ein bisschen auspowert oder so. Auch an irgendwas anerkannt. Gibt ja sowas wie Gestalt oder Sporttherapeuten oder so. Das ist ja auch nicht alles nur unernst gemeint. Ja, Streber, Nerven, sag ich ja mein Leben lang schon. Ja, aber das hier ist ein anderer Level von crazy, weil Streber sind die arbeiten. Ach so. Nee, das nicht. Ja, also die zu viel arbeiten und eine Stunde zu viel. Kommt erstmal die Anekdote über mich natürlich, wie das bei solchen Artikeln ist, wie die Person halt vier Tage Woche gearbeitet, die Vollzeit gearbeitet hat und die Überstunden aufgeschrieben hat und andere haben das nicht gemacht. Und dabei war ich nicht die Einzige, die Überstunden macht, aber offenbar die Einzige, die es wieder abfeiern wollte. Mittlerweile arbeite ich nicht mehr Vollzeit. Dafür führe ich Diskussionen mit FreundInnen, wenn ich sie dabei erwische, wie sie in ihrer Freizeit arbeiten. Bei sowas könnte ich ausrasten. Ich könnte ausrasten, wenn Leute so übergriffig sind, dass sie mir erklären wollen, ich müsste nach ihrer Fasson selig werden. Aber das ist ein anderes Thema. Insbesondere, wenn das auch noch mit Liebe zur Arbeit verteidigt wird, weil es zeigt, wie subtil Unternehmen ihre Angestellten ausbeuten. Und weil ich es unerträglich finde, wenn Menschen freiwillig ihre Freizeit opfern und Überstunden unter den Tisch fallen lassen. Wenn das Liebe ist, dann ist die Beziehung toxisch. Hinter meinem Unmut steckt mehr als anekdotische Evidenz. Viele Arbeitsplätze in den deutschen Unternehmen sind mittlerweile so designt, dass die Aufgaben in 40 Stunden kaum zu schaffen sind, schreibt Theresa Bücker in ihrem Buch Alle Zeit. Das ist ein Buch von Tessa, ist dein Hügel, auf dem du dein Argument aufbaust. Na, das fängt schon gut an. Sehr gut. Die Arbeitsintensität, also die Aufgabenmenge pro Zeiteinheit, steigt. Laut DGB-Jahresbericht 2024 fühlten sich 52% der befragten Arbeitnehmer sehr häufig oder oft Zeitdruck ausgesetzt und jeder Dritte empfand in hohem bis sehr hohem Maß, dass die Arbeitsintensität im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hat. Zwar sinkt die Gesamtzahl der Überstunden von deutschen ArbeitnehmerInnen seit der Corona-Pandemie kontinuierlich, trotzdem arbeiteten Beschäftigte hierzulande im Jahr 2023 immer noch etwa 1,3 Milliarden Stunden zu viel. Mehr als die Hälfte der Zeit unbezahlt. Liegt die Schuld also allein bei den Unternehmen? Das finde ich zu einfach. Denn auch übertrieben Strebsame sind in der Verantwortung. Workaholics, denen eine Vollzeitstelle immer noch nicht genug ist, die nach Feierabend ungefragt weiterarbeiten und frühmorgens bereits E-Mails beantworten. Die immer Ja und Amen zu jeder neuen Aufgabe sagen und am Wochenende schuften, damit sie montags beweisen können, dass sie alles und noch viel mehr geschafft haben. Die Urlaubstage verfallen lassen, weil ihnen Freizeit nichts bedeutet und die selbst beim Joggen erreichbar sind. Wie viele Leute gibt es, die so sind? Wie viele? Das sind auch, viele. Ist da auch nur Klischee. Und ja. Manche Leute, die so gut Bescheid wissen, denen fällt das vielleicht auch leichter. Es gibt eben manche Menschen, die sind intelligenter als ich, du oder die hier. Und nein, das ist keine Privatsache. Wer heimlich Überstunden macht, trägt dazu bei, dass sich die Arbeitsbedingungen für alle verschlechtert. Es ist unsolidarisch und unkollegial, weil dadurch eine unrealistische Leistungserwartung entsteht. Seid ihr alle irre? Wisst ihr eigentlich, warum ihr hier so gemütlich lebt? Weil Leute gearbeitet haben und Aufwand da reingesteckt haben und auch an den Zeiten weitergearbeitet haben, wenn sie mal keinen Bock hatten. Und wenn was fertig werden musste, dann haben die Leute das gemacht und nicht gesagt, aber meine Work-Life-Balance, wenn ich nicht zum Yoga kann, ich glaube, ich melde mich krank. Und deswegen ist das Land so gut geworden, wie es mal war. Und ihr lasst es verrotten und seid noch nicht mal in der Lage, was für die Erhaltung zu tun. Nein, das ist unkollegial und unsolidarisch. Unrealistische Leistungserwartungen. Unternehmen können die Arbeitsintensität schließlich nur dann weiter steigern, wenn Beschäftigte Kapazitäten vorgaukeln, die es gar nicht gibt. Beschäftigte, die andere KollegInnen zu Recht unproduktiver erscheinen lassen. Ja, und außerdem könnte man aus den ganzen Überstunden ja 835.000 Vollzeitjobs machen. Und da, spätestens da, habe ich dann das schallende Gelächter angefangen, weil ja, die Leute verstehen einfach nicht, wie Wirtschaft, die wissen nicht, wie Arbeit funktioniert. Die haben keine Ahnung vom echten Leben. Die haben außer Berlin und der Taz noch nichts gesehen. Und das bereitet eigentlich aufs Leben vor. Keine Ahnung. Die glauben, das geht einfach so weiter, egal ob sie nichts machen oder was machen. Und alle sollen bitte auch nichts machen, damit sie nicht scheiße aussehen. Das ist ja ein toller Ansatz. Wir haben halt einen Goldesel im Keller, das weißt du doch. Ja. Aber die verstehen nicht, dass der Goldesel verhungert, wenn die Leute halt irgendwie aufhören, eine gewisse Leistung wenigstens zu bringen. Und dann ist er irgendwann tot und dann sagt man, oh je, was mache ich jetzt? Und der Dewey der Katzenbock sagt auch, ich fange doch nicht an, schludrig zu arbeiten, damit die schlampige Arbeit anderer besser aussieht. Ja, eben. Tja, aber ohne Schuldenbremse, da muss doch keiner mehr arbeiten. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Tempolimit, aber keine Schuldenbremse. Das, ja, ohne Schuldenbremse lohnt sich die ganze Arbeiterei auch nicht. Ne? Kann man da nicht auch eine Meldestelle aufmachen vielleicht? Für Meldestelle für Schwarzüberstunden? Ich dachte, für mathematische Fehler oder so. Ja. Wieder mal Science is Mayans halt. Ja, in diesem Fall ging es darum, dass es so alarmistische Artikel gab zum Thema eure schwarze Kitchenware, also diese wunderbaren, die man hier auch gebildet sieht, wie hier diesen Pfannenwender oder die Kelle oder so aus schwarzem Plastik, die ja sehr beliebt sind, die es überall zu kaufen gibt. Und da gab es eine Reihe panischer Artikel zu, dass die ganz schrecklich viele krebserregende Stoffe enthalten. Nämlich, die Sachen sind aus Recyclingplastik, aus Fernost, teilweise halt wegen der schwarzen Farbe, auch aus praktisch aus Elektrogeräten, aus ICs und Ähnlichem, die Plastikanteile wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir diese Dinger daraus gemacht und dann ging es um einen Brandschutzstoff, der in diesen Elektronikbauteilen drin ist. Und da hat man hier nachgerechnet, warte, wo sind die Zahlen? Genau, also es gibt einen Grenzwert für die Einnahme von dieser krebserregenden Substanz, die in diesen Entflammungshemmern drin ist. Und das sind 34.700 Nanogramm pro Tag, die sie, den Grenzwert praktisch bilden, damit man halt möglichst keinen Krebs davon bekommt. Und dann hat jemand nachgerechnet, bei einem 60 Kilogramm Erwachsenen, und dann geben diese Dinger so und so viel ab und dann ist man auf 42.000 gekommen, nämlich 7.000 Nanogramm pro Kilogramm geben die angeblich ab, mal 60 Kilogramm, sind ja 42.000 Nanogramm pro Tag. Ja. Andersrum. Also man hat den Grenzwert ausgerechnet, also 60 Kilogramm mal 42.000 Nanogramm pro Tag. Hilfe, 7.000 Nanogramm mal 60 Kilogramm mal 28 Millionen mal 3 mal 4 mal 7. Nee, also 7.000 Nanogramm pro Kilogramm sind der Wert mal 60 Kilogramm. Und dann sind die Könige hier auf 42.000 Nanogramm pro Tag gekommen und die 34.700 sind das, was aus diesen Kitchenware-Dingern rauskommen kann. Da haben sie gesagt, das sind ja fast 80% vom Grenzwert. Und dann haben die Zeitungen geschrieben und hin und her. Und dann hat man jemand nachgerechnet. 60 mal 4 mal 7.000 sind halt nicht 42.000. Sondern 7.000 mal 60 sind 420.000. Und wenn man das nimmt, dann hat man also weniger als 10% des Grenzwerts. Und dann ist der ganze Alarm schon wieder nur halb so schlimm. Natürlich möchte man am besten gar keine Küchenutensilien haben, die krebserregende Stoffe abgeben, auch wenn sie das unter dem Grenzwert tun. Deswegen sollte man trotzdem überlegen, ob man diese Dinger behalten will. Aber halt 60 mal 7.000 ist eben nicht 42.000, sondern 420.000. War aber auch nah dran an der Frage nach überhaupt allem und sowieso und im Sinn des Lebens. 42.000, 420.000. Aber so schnell kann es gehen. Wenn zerstörte Mikrochips dann zu den Dingern gefertigt werden, dann müssen die doch auch wieder verbunden werden. Dann können die doch eigentlich gar nicht wieder wegfliegen, die Teile oder die Stäube oder wie verstehe ich das? Das nicht ein bisschen. Ja, aber anscheinend kann da was von diesem Toxin austreten, wenn du damit hantierst. Also. Und in dein Essen übergehen, das möchten wir eigentlich überhaupt nicht. Deswegen vielleicht besser keine schwarze Kitchenware aus China. China vermeldet nämlich jetzt, dass sie Eisen herstellen können in Sekunden statt in Stunden. Also aus dem Pulver, das sie aus den Steinen machen, aus dem Eisenerz, würden sie in schneller als bisher, viel, viel schneller, eben jetzt Eisen herstellen, was dann wiederum für die Stahlherstellung ja gebraucht wird. Und zwar funktioniert das wohl so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass sie das in so einen Raum einsprühen und dann gleichzeitig den ganzen Raum aber so ultra aufheizen. Ich kann nochmal ganz schnell gucken, ob ich es ganz schnell finde. Oder du scrollst mal rein. Ich finde das an. China, das ist ganz oben hier. Da habe ich den. Das Herzstück des Ansatzes zur Eisenherstellung ist ein Verfahren, bei dem feingemahlenes Eisenerzpulver in einen extrem heißen Ofen injiziert wird. Dies löst eine explosive chemische Reaktion aus, wie die beteiligten Ingenieure berichten. Das Ergebnis sind leuchtend rote glühende Eisentropfen, die am Boden des Ofens zu einem Strom hochreinen Eisens zusammenfließen. Dieses kann direkt für die Stahlherstellung verwendet werden. Ja. Das ist ein bisschen energieintensiver, wo ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Im Vergleich dazu benötigen herkömmliche Hochöfen 5 bis 6 Stunden. Das entspricht einer Produktivitätssteigerung um das 3600-fache. Ja. Also ist eben viel, viel, viel schneller und kann dann auch ein bisschen natürlich energieintensiver sein, wenn sich das dann auf die Dauer dann rechnet. Ne? Technische Herausforderungen gemeistert. Ja, bis das einsatzreif ist, weiß ich nicht genau. 7 Millionen Tonnen Eisen produzieren im Jahr. Mit einer Wirbelanz. Und ich angucke, ja, und wenn die Chinesen das machen, machen wir das hier. Richtig, wir machen ein Restmüllverbot ab 2025. Das ist ganz wichtig, dass wir keinen Restmüll mehr produzieren, damit die schwarzen Tonnen wegkommen. Das bringt mehr Ordnung in den Müllhof oder so. Warte, wo ist es? Ja, sie wollen ein paar bestimmte sowas. Vor allen Dingen haben sie Kleidungsstücke, wollen sie aus dem Restmüll raus haben. Und wie gesagt, das ist dann muss dann anders entsorgt werden über Kleiderentsorgungscontainer oder so. Steht ja auch bei den meisten Leuten in der Nähe irgendwo rum. Ja, und das ist genau das, womit die EU sich beschäftigt. Moment mal, aber in die Kleidercontainer soll ich doch nichts reinschmeißen, was nicht mehr verwendet. Also, und wenn jetzt alle Leute nicht mehr in den Restmüll schmeißen, sondern da rein, wie soll denn das von der Kapazität her gehen? Will mir das jemand erklären? Gibt es eine extra Tonne für... Nee, schon mal nicht. Also ich habe den Artikel auch gelesen. Genau, Komposthaufen steckt der Jörn vor. Kleiderkompost. Die Abfallentsorgung will gelernt sein. In Deutschland gibt es 7 verschiedene Möglichkeiten, Abfälle zu entsorgen, informiert die BR Berlin Recycling. Ab Januar müssen Verbraucher noch mehr bei der Mülltrennung Acht geben, denn es wird eine neue Regelung in Kraft. Zählt da in Berlin schon einfach liegen lassen in der nächsten Ampel dazu? Oder warum sind das so viele? Löchrig, zerfetzt, alt. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem jedes kleine Stück... Boah, ey, was denn Gequatsche. Fakten zur Textilindustrie. Ja, stellt euch darauf ein, dass ihr 2000 Euro Strafe zahlen müsst, wenn ihr es nicht macht. Ganz einfach. Also findet es raus, wie es geht, macht es und lebt glücklich weiter. Genau, findet heraus, wie es geht und macht es. Das ist das neue deutsche Motto. Die Amerikaner haben I pluribus unum und die haben findet heraus und macht es. Diese Nummer mit den hohen Strafen, mit den Geldstrafen, das hat ja, glaube ich, so mit Corona ungefähr angefangen. Ja, boah, weiß ich nicht genau. Manche Leute sehen dem ja gelassen entgegen, wenn sie eh nichts haben. Was sollen sie den Leuten aus der Tasche ziehen? Aber die Leute, die noch was haben, die müssen dann immer am meisten bluten. Ne? Ja. Aber ich liebe die Frankfurter Rundschau, nicht nur, dass sie da die Annetta Kahane hin und wieder mal schreiben lassen. Ist auch so schön, dass sie hier diese Hauptüberschriften hier, Ukraine-Krieg, Politik, Panorama, Eintracht. Das sind nur die wichtigen Dinge. Eintracht. Super. Ab 2025 soll sämtliche Kleidung in Altkleidercontainern landen. Das soll dann auch für kaputte Textilien gelten. Wie etwa vorgeschissen und Ökotest informiert. Wer Klamotten dann in der Restmülltonne entsorge, riskiere, dass die Mülltonne nicht entleert werde bei einem anderen Verstoß, kann es bis zu 2500 Euro Strafe geben. Ja. Ne? Sei lieb zum Start, sonst kommt der mit der Keule um die Ecke. Das war's dann mit dem Sommerurlaub oder so. Schlöcher oder was. Ich find's krass. Ja, ohne Spaß, das ist gerade so ein Witz gesagt. Das geht die doch Scheißdreck an in der EU. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie die sich das vorstellen. Also mit den Hygienesachen. Die sollen dann auch in den Altkleidercontainer oder wie? Keine Ahnung. Das kann man ja nur so verstehen, wenn sie es nicht im Restmüll haben wollen. Die Gesetzgebung zum Umgang mit Textilmüll steckt weltweit in den Kinderschuhen. Ja, haltet euch an die deutschen Regeln, dann seid ihr immer vorne. Kinderschuhen, ja. Die Kinderschuhe wurden auch schon entsorgt in den Restmüllcontainer. Ja, denke ich mal. Mehrfach aufgetragen von anderen. Die Organisation schreibt weiter ab Januar zumindest gesetzlich verankern, dass Textilmüll getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Nur eine separate Sammlung macht einen Recyclingpunkt überhaupt möglich. Warum auch immer. .mbr. DPA. Ja. Geht dir eigentlich nichts an, wie gesagt. Und ja, die Briten sind ja schon geflüchtet, unter anderem aus solchen Gründen eben aus der EU. Lernen aber jetzt neu gehen, sozusagen, was irgendwie wirtschaftliche Übereinkünfte mit anderen Staaten und so weiter angeht. Und ja, jetzt haben sie mal einen Erfolg erzielt und hier ein Abkommen unterschrieben ich weiß nicht, muss mal gucken, wer das war. Ich weiß es schon. Pazifik-Kram, ne? CPTT. CPTPP, genau. CPTPP. Transpazifische Freihandelsabkommen. Das erste neue und europäische Mitglied seit der Gründung. Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Brunei, Chile, Malaysia, Mexiko, Peru, Singapur und Vietnam. Die ganzen Schwergewichte. Ja, und als das mit dem Brexit da... Gut, Japan, okay. Haben wollten, da waren die Leute alle unterwegs und von wegen, ja, die Globalisten, die wollen, dass wir hier in Europa sind, diese verdammten Globalisten. Ja, willkommen in Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Brunei, Chile, Malaysia, Mexiko, Peru, Singapur und Vietnam. Ich glaube, das sind Globalisten, aber richtig gezeigt. Ja, man braucht wohl zwei Sachen. Ne? Man braucht einen Vertrag und die Vereinbarung, dass man keine Zölle erhebt. Einfach nur sich verabreden, dass man keine Zölle erhebt, das reicht wohl irgendwie nicht. Dann verlangen die anderen immer was für oder so. Weiß das nicht. Ein ähnliches oder vielleicht vergleichbares Abkommen macht ja die EU mit Südamerika. Das nennt sich Mercosur, sicher bekannt. Und Tichy berichtet darüber, wie sich von der Leyen ein wenig über den Tisch hat ziehen lassen. Ich finde es nicht ganz so schlimm, aber sie haben eben ein paar verschiedene Zugeständnisse gemacht an die Verhandlungspartner aus Südamerika, die ein bisschen schwierig sind. Also die europäischen Landwirte, glaube ich, müssen sich oder Forstwirte müssen sich zum Beispiel an eine neue Entwaldungsverordnung halten. Was den Südamerikanern erlassen wird, ja, das ist natürlich so ein Ding, ne, schiebt man ja direkt irgendwie wirtschaftliche Leistung auch rüber. Aber okay, davon abgesehen, also noch was Zweites. Ja, und außerdem ist es ja bei denen, das ist ja irgendwie so, dass wir in Europa ständig sitzen und uns drüber aufregen, über die Entwaldung in Südamerika. Dass wir irgendwie meinen, das sollte nicht stattfinden und so mit Palmöl und diesem ganzen Kram. Und jetzt machen sie hier so ein Abkommen und schreiben sich dann da rein, dass sie da weitermachen können mit dem Zeug. Also. Und dann haben sie noch vereinbart, dass sie mit dem, wenn sie sich mal streiten sozusagen mit dem Gerichtsstand und überhaupt, wie weit man da gehen kann bei den Forderungen und so weiter. Also die einzelnen Vereinbarungen sind dann eher für die Südamerikaner ausgelegt als für uns, wenn es um solche Streitigkeiten geht. Kann ich mal ganz kurz gucken nach dem Wortlaut hier. EU-DDR, nee, das ist die Entwaldungsrichtlinie. EU-DDR ist die Entwaldungsrichtlinie. EU-DDR. Mercosur ist die Abkürzung, bla, ne, Regenwaldgebieten. Außerdem diese Staaten, deretwegen die EU-DDR als maßgeblich erfunden wurde, sollen bei der Entwaldungsrichtlinie nun eine leicht bessere Behandlung als andere Staaten bekommen. Ja, das hat so nebenbei die EU jetzt eingeräumt in neuen Annex zum Kapitel Handel und nachhaltige Entwicklung des Abkommens. Steht in Artikel 96, die EU anerkennt, dass dieses Abkommen und die Maßnahmen zur Umsetzung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen neben anderen Kriterien bei der Risikoeinstufung von Ländern wohlwollend berücksichtigt werden sollen. Ja, was auch immer. Also das war der Ola von der Leyen auch angeblich ein bisschen peinlich, dass sie da so Zuständnisse machen mussten. Sonst hätten die Südamerikaner wohl das nicht gemacht. Aber ich denke mal, dass sie auch davon profitieren werden. Schauen wir mal, was wird. Ne? Ja, auch schön von der EU. Sie möchten nämlich einen Datenschutz festschreiben, der laut technischen Experten nicht machbar ist oder so. Und dementsprechend machen sie jetzt ihr Gesetz ohne die Hilfe der technischen Experten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist auch besser so. Wenn die sagen, das geht nicht, dann würde ich auch sagen, dann mache ich das doch ohne euch. Ja. Wieso, ne? Für eine wirksame Strafverfolgung drängt die EU auf Datenzugang um jeden Preis. Doch Technologieverbände und Juristen sind alarmiert. Die jüngsten Ideen gefährden die Sicherheit im Internet unmittelbar, so die Warnung. Mit ihren Plänen umgehe die Kommission die Gesetze der Mathematik. Wahnsinn, ne? Schlimmer als bei den Feministen. Kann die EU-Kommission keine Mathe? Das zumindest sagen 55 Verbände aus ganz Europa, die sich am Mittwoch in einem offenen Brief an den Rat der EU gewandt haben. In den Schreiben warnen sie eindringlich vor den Folgen der jüngsten Begehrlichkeiten der EU in Sachen Verschlüsselung im Netz. Die EU-Arbeitsgruppe High Level Group zum Zugang zu Daten für eine wirksame Strafverfolgung hat sie im November eine Empfehlung veröffentlicht, den Strafverfolgungsbehörden die Lawful Interception, also das Unterlaufen von Verschlüsselung, zum Abfangen und Überwachen sämtlicher Online-Kommunikationsabläufe, Inhalte in der EU zu ermöglichen. Ja, und das ist natürlich, geht das ein bisschen zu weit, ne? Wenn die einfach überall so rein können und jedes Passwort knacken können, dann braucht man auch keine Passwörter mehr erfinden sozusagen oder keine Verschlüsselungstechnik eben. Doch wie genau das funktionieren soll, ohne gleichzeitig die Verschlüsselung zu brechen, das war ja schon bei D-Mail, glaube ich, das Problem. Dazu bleibt die High-Level-Group völlig vage, ja, oder unklar eben. Nebulös wird empfohlen, die neue EU-Kommission sollte sich mit Erstellung und Umsetzung einer Technologie-Roadmap beschäftigen, mit Schwerpunkt auf Verschlüsselungsherausforderungen. Unter Berücksichtigung, bla bla bla bla bla. Ja, es geht halt nicht. Okay. So, ohne weiteres. So. Panne-EU. Auch da können sie sich raushalten. Subsidiaritätsprinzip. Ne? Und wenn wir schon dabei sind, ja, natürlich auch der Rechnungshof noch was zu meckern. Wie jedes Jahr, sag ich mal. Aber wir haben auch immer wieder ein paar schöne Beispiele dann dabei. Haushaltsführung. Die Haushaltsführung des Bundes ist mangelhaft, urteilt der Rechnungshof. Mangelhaft ist ja schon eine 5, ne? Es sei schleierhaft, welchen Nutzen teils millionenschwere Beratungsaufträge hätten. Ja, das war ja auch schon von der Vorhin allein so. Die Gestaltung des Bundeshaushalts sei in weiten Teilen versteinert, kritisierte der Experte. Von wenig nützlichen Kriegsschiffen über teure Beraterverträge, ah ja, hatten sie so ein paar Schiffe, denen fehlten die Drohnen und eigentlich können die aber ohne diese Drohnen nichts Vernünftiges machen, aber die Drohnen lassen schon seit 15 Jahren auf sich warten. Und die Schiffe sind damit schon ja, praktisch halb abgeschrieben, die sollen angeblich 30 Jahre halten. Und solche Dinge werden hier angemahnt. Ja, eben auch teure Dinge. Da gab es dann noch ein Gutachten hier für 10 Seiten, das dann aber trotzdem 750.000 Euro gekostet. Das war kein Gutachten, das war irgendwie so ein Grundsatz, allgemeine Geschäftsbedingungen, irgendwie sowas in der Richtung war das. Ach ja, eine Geschäftsordnung für ihn. Ich meine, ja, genau. Geschäftsordnung, ja. Genau. Und da haben die dann gesagt, warum schreiben die sich das nicht selber einfach? Ja. Also im Haus, warum müssen sie sich gegenseitig 765.000 Euro bezahlen, damit eine Behörde sich selbst eine Geschäftsordnung schreibt. Ja, dann kann das noch der Notar abzeichnen, das kostet auch nur 1.000 Euro extra pro Seite oder so. Keine Ahnung, ja. Eine 10 Seiten große Geschäftsordnung. Um viel Geld geht es bei einem Beispiel, das die Deutsche Rentenversicherung Bund DRV betrifft. Hier gibt es zahlreiche Mängel beim Umgang mit externen Beratungsaufträgen, heißt es in den Bemerkungen, ja. Diese Berater, ey, die nehmen einen Haufen Geld und keine Ahnung, was sie dann leisten. Die Politiker, ja, aber die Rentenversicherung hat doch Geld, oder? Weiß ich nicht, ja, genau, aus deren Idee, ne? So fehlt es regelmäßig an einem nachgewiesenen Bedarf und an konkreten Beratungszielen. Auch sei meist nicht nachvollziehbar, wie die Beratungsergebnisse in die Praxis umgesetzt werden wurden oder welchen Mehrwert die zum Teil millionenschweren Beratungsaufträge brächten. Welchen Mehrwert, ja. Das sollte man vielleicht schon mal eruieren, ne? Das Ganze irgendwie auch einen Mehrwert hat. Nun denn. Ja, da wird mit dem Geld rumgeaßt. Das macht ja der Rechner so, die gucken ja auch danach. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja jedes Jahr auch ein Schwarzbuch oder so, glaube ich, drüber. Wer es genauer wissen möchte. Ja, da wollte ich auch mal reingucken, was wir denn in Notlagen zu Hause haben sollen. Die Bundesregierung, glaube ich, war es letzte Woche, hat sich ja dazu herabgelassen, den Menschen ein Leben als Prepper zu empfehlen und sich vorzubereiten. Das machen sie in regelmäßigen Abständen jetzt schon mittlerweile. Oh Gott, also, Stromausfall, Wintereinbruch, Sabotage, ja. Gründe für einen Krisenfall gibt es viele. Moment, Stromausfall, wo kommt der jetzt her? Und sie nehmen zu. Wintereinbruch. Ja. Ihr Wintereinbruch nimmt zu? Wintereinbrüche nehmen zu oder wie auch Gründe nicht? Gründe nehmen zu. Sabotage zum Wintereinbruch. Beispiel. Putin halt. Ja, ja, ach so, ja genau, zum Beispiel, ja. Und natürlich Wettervorkommnisse oder so. Der Putin kommt beim Stromausfall mit hier Peterchen Frost, mit Gas. General Winter, um hier Sabotage zu machen. Aber die Grünen haben auf jeden Fall nichts damit zu tun. Das sehen wir auch gleich im nächsten Tab. Also Stromausfälle soll es nicht geben und Wintereinbruch haben wir jedes Jahr. Also, ne, irgendwie, Klimawandel, das wird immer schlimmer. Wo ist jetzt der Grund? Genau, bald ist Wintereinbruch im Sommer sein, ne? Auch. Wintereinbruch. Ja, wir können aber reingucken, was zu sagen, was man braucht. Ich habe nicht so genau geguckt jetzt. Ja, bisher. Wasser und irgendwie. Wasser, 3 Liter Wasser für 3 Tage Wasser, ja. Das hast du ja bestimmt viele von, ey. Ich habe mir überlegt, ob ich mir einen Generator anschaffe, wenn es hart auf hart kommt, aber ja, ich habe es dann. Das haben sie auch schon mal gesagt, das war ja auch so lustig, wie es irgendwie hieß, von wegen, ja, kauft euch doch mal diesen Generator gegen den Stromausfall. Ja, genau. Anschließend hast du halt tausende Fälle von Leuten, die wegen Kohlenmonoxidvergiftung tot irgendwo rumliegen. Aber lass die Leute ruhig mal alle einen Generator kaufen. Und ja, das dürfte doch nicht in der Wohnung stehen. Das ist gerade letztens wieder eine Frau im Keller verstorben, nachdem sie versucht hat, dort ihren Generator nachzufüllen und dabei Fehler gemacht hat. Ja, das sollte man natürlich auch nicht drinnen bedienen. Das ist so. Ja, aber ja. Wie viele Leute wissen das, die so ein Ding dann kaufen? Ja. Und sagt, kauft euch das. Ah, da steht schon drauf, dass du das nicht in der Wohnung betreiben darfst, glaube ich, wenn du das in TÜV-TÜV hast. Aber wie war das vorhin? Also. Wir müssen wissen, was wir tun müssen und dann machen, oder? Ich nichts lesen, ich nichts Deutsch. Ja, das betrifft aber einen anderen Fall. Ich gehört jetzt hier gar nicht hin. Ja, das Smart, das hat ja damals der Price uns auch ein paar Mal mitgebracht. Diese Webseite, wo man sich jeden Tag anschauen kann, wie viel Strom wir eigentlich in Deutschland verbrauchen und welchen Strom wir in Deutschland produzieren und wie der sich zusammensetzt. Und das habe ich jetzt auch mal wieder eingereicht, weil man nämlich hier gerade mal wieder wintermäßig schön sehen kann, was diese wunderbare Energiewende uns super Tolles bringt. Und wie man hier sieht, hatten wir hier vom 11. bis, ja, sagen wir mal, 14., eventuell 15. praktisch gar keine Energie aus den sogenannten Erneuerbaren. Also diese blaue, hellblaue und gelbe Linie, die gelbe Linie, die immer hier mittags da rauskommt, das ist der Solarstrom und das blaue und hellblaue ist Onshore- und Offshore-Windkraft. Und das, was wir hier hatten, halt in diesem Zeitraum, ist die sogenannte Dunkelflaute, wo ja unsere wunderbaren Grünen sagen, das darf man gar nicht sagen, Dunkelflaute, weil das ist ja ganz böse Pfui-Pfui und das ist ja nur ein Narrativ und das ist ja nur, wird ja nur gestreut, das ist ein Kampfbegriff und bla bla bla bla bla. Ja. Also hier habt ihr den Kampfbegriff hier visualisiert. Ja. Weil so sieht das dann nämlich aus und hier diese braunen Linien, das ist die Kohlekraft, die dunkelbraun ist Steinkohle und das andere ist ja, wie heißt die andere Kohle? Braunkohle. Ja. Und dann haben wir hier noch Erdgas. Das ist das Gräuliche. Ja, dann gibt es halt noch irgendwie Pumpspeicher und so weiter und so fort. Was hier nicht drauf ist, sind die Importe. Aber ihr wisst halt, wenn ihr diese rote Linie seht, das ist halt das, was wir abgenommen haben. Also der Strom, der verbraucht wurde. Und quasi den Differenzwert zwischen dem Strom, der verbraucht wurde und dem Strom, der produziert wurde, ist der Strom, den wir nicht im Land hatten, sondern uns noch dazu holen mussten. Ja, die Argumente der Befürworter waren wieder klasse, so dass die Schweden sollen sich nicht so anstellen, die kaufen dauernd billigen Strom von uns, kriegen den dauernd geschenkt und so. Ja, die kriegen den ja auch teilweise auch geschenkt. Das ist ja der nächste Scheiße bei dem Kram. Ja, aber das ist nicht der Punkt, wenn es am Ende nicht reicht. Die kriegen den halt auch geschenkt, wenn ihr Strom trotzdem reicht. Ja, also dann kriegen die den noch geschenkt. Ja. Also wie man hier sieht, jetzt wo es ja hier wieder ein bisschen Wind gibt, da ist das ja jetzt hier mal wieder am Bedarf dran, aber ohne Kohlekram kommen wir halt trotzdem nicht aus. Also wenn ihr jetzt das, was ja eigentlich auch abgeschaltet werden soll, Kohle soll ja abgeschaltet werden, und auch schon bald abgeschaltet werden, also nicht erst in 30 Jahren oder so. Und wenn ihr das also noch rausnehmt, dann ist es wieder zu wenig. Also selbst wenn dann halt der Wind weht, ist es halt zu wenig. Ja gut, da wollen sie was dazu bauen, aber was willst du noch dazu bauen? Und hier unten bei dieser Dunkelflaute kannst du gar nichts dazu bauen, weil 500 mal 0 ist immer noch 0. Also das ist einfach der komplette Irrsinn, was wir hier machen in diesem Land. Ich meine, wir haben jetzt 30.000 Windräder, wir können ja nicht nochmal 30 mal 30.000 hinstellen, oder das geht nun mal nicht. Ja, was hast du dann? Dann geht das Ding vielleicht bis da oder so. So ungefähr, ne? Ja, ohne Spaß, das ist ja so. Wenn du das mal nimmst und hier ist teilweise überhaupt nichts hier. Das ist hier wirklich... Was steht da dran? Wind onshore 667 Megawattstunden. Ja, das musst du ver-70-fachen oder so, damit du damit auskommst. Hier Vergnügung. Unbezahlbar, einfach. Ja, das sind die Momente, die einfach nicht überbrückbar sind. Ne? 5 Tage Dunkelflaute ist ein Killer einfach. Ja gut, ich meine, sie stellen sich das ja so schön vor, dass dann halt die ganzen Leute, die alle ihre E-Autos getankt haben, dann halt einfach nicht mehr Auto fahren und wir das ganze, den ganzen Strom halt wieder zurückspeisen dann ins Netz. Das ist ja auch mit den Smart Grids und so, was irgendwie meinen, wie man das dann tun könnte. Der Price damals hier uns auch schon erzählt. Und das ist einfach irre. Also es wird nie im Leben funktionieren. Und wenn es dann mal ein Tag länger ist oder so, und so kannst du eine Volkswirtschaft einfach nicht betreiben mit, ja, ach, du nimmst halt mal keinen Strom, wenn es halt nicht geht. So. Ja. Und das Atomding war jetzt so, wie wir das hatten, halt auch noch nicht ewig viel. Ne? Also es hat da halt auch den Kohl nicht fett gemacht. Aber da sind wir ja auch schon jahrelang am Runterfahren gewesen. Wenn man das jetzt mal hochfahren würde, dann hätte man da auf jeden Fall einiges an Kapazitäten. Und im Gegensatz zu dem Kohlekram ist es dann auch halt CO2-neutrale Kapazitäten. Ja, das sowieso. Ja. Ja, ich bin gespannt, was mit der Energiepolitik passiert, dann jetzt, wenn eine neue Regierung kommt, ob sie sich da irgendwie geeinigt kriegen. Die werden sich darauf einigen, dass wir einfach viel Geld der Leute dafür ausgeben, um uns die 3 magischen Bohnen zu kaufen. Ich meine, die CDU kann gar nichts durchsetzen, weil sie wird entweder mit SPD oder mit den Grünen. Und die haben ja die Atomkraft abgeschafft. Also wird der Schwachsinn weitergehen bis mindestens 29. Hurra! Ja, die herausragende Aussage ist ja jetzt auch, dass sie zumindest nichts weiter abreißen wollen. Ja, slow clap, ne? Very slow clap. Ups. War nicht Ganesha. Hat er sich vom Maus gekriegt. Von was so? Eine Maus. Ist am ausgerutscht. Na, bist du am ausgerutscht? In Indien. Brownout. Bin mit Rüssel irgendwo draufgekommen. Oder out of color. Ja, also schickt's euren grünen Freunden. Ja. Nee, irgendwas ist da gerade komisch bei dir, Ganesha. Mich hat's rausgeschmissen und es hat dann wieder die alten Einstellungen drin gehabt. Okay. Ja gut, wir sind jetzt auch am Ende angekommen. Das war der zweite Teil. Also in diesem hässlichen Chart würdest du aufhören. So einen dreitägigen Mammutstream hier, den wir am Sonntag begonnen haben und heute das Ende führen. Auf dem dritten Gipfel davon rechts war ich schon mal. Ist schon eine Route da hoch. Ja. Das ist der K3. Dieser grünen gestrichelte Linie nach bis zu dem gelben Teil da und dann folgst du dem roten Wanderweg. Das gelbe ist das Zelt, das du da aufstellst. Ja. War teuer? Nö, ging. Aber anstrengend, ne? Kann mir schon vorstellen, dass er weit oben halt. Alte Luft und dünne Luft und so. Was da nicht mehr war Wald. In den musste ich vorher gehen. Das empfehle ich unseren Zuschauern auch. Gute Idee. Und wenn man da einen trifft, lasst euch nicht ändern von dem. Lest Knicklicht, Miete pro Kopf und von Vampiren und Hunden. Richtig? Hieß es so? Vampire und Hunde? Nee, ist das schlimmste schon wieder? Ach, gut, das ja, ich war mit, ja, von Vampiren und Hunden. Ich, oh Mann, ich bin hier ständig gemutet. Oh Mann. Ja, dann schaut doch da mal rein. Vielleicht ist das was für euch. Mhm. Geht auf thatsafespace.net, abonniert das Mammon-Magazin und wenn ihr Price irgendwo trefft, sagt ihm, wir würden gerne was von ihm hören. Habe ich eine Idee gehabt. Und danke nochmal für die Einladung, liebe Affen. Und ich hoffe, ihr werdet noch viele erfolgreiche weitere Streams haben. Ach, danke schön von aus. Dankeschön. Was hast du für eine Idee gehabt, Mammon? Wie ich den Preis auftreiben kann. Okay. Da bin ich auch. Maybe. Erzähle ich dir gleich. Hm. Und euch vielleicht nächste Woche. Wenn ihr fördert, was der Freiheit dient und alles zerschmettert, was ihr schadet. Das wäre sehr nett von euch. Kommen wir nochmal vor Weihnachten. Ich glaube, wir machen unseren üblichen, oder? Am Heiligen Abend. Ja, aber am Sonntag. So. Sonntag ja auch. Ne? Also. Ja, wir kommen Sonntag zu euch, nochmal vor Heiligabend, genau. Und wir kommen auch, wie es Usus ist, am Heiligen Abend für ein Stündchen oder so am Nachmittag, um mit euch zusammen auf das Christkind zu warten. Und dann, wenn es dir ist, dann wird es verprügeln oder was, ja? Nee. Also. Also zweimal dann nächste Woche. Voll der Overload. Tschüss. Macht's gut. Tschüss, Leute. Okay, ja. Wo lege ich jetzt hier auf? Ah, hier.